Sofort sag. Shit, ich Idiot. Egal, okay. Und wir sind da! Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Wir werden in Kürze auch wieder fast vollzählig sein. Oh. Und dann fangen wir ganz normal an, wie sich das für den Sonntag gehört. Mhm. Weil, wie ihr wisst, spielen wir sonntags hier Dungeons and Dragons. Und es werden einfach immer weniger von uns. Und irgendwann sitze ich hier alleine. Nein, nein. Mach nur noch das für euch und ab und zu hört man hinten Sven kichern. Nein, heute ist in der Tat das letzte Mal, dass wir in verminderter Besetzung spielen, während jetzt die anderen nämlich ihren kleinen zweiwöchigen Aussetzer in den, wie heißt es, im Archipel genießen, sind wir jetzt heute mit der anderen Hälfte der letzten Legion an einem anderen Ort. Sie haben tatkräftige Unterstützung von meinem Freund Julian, oder wie man ihn in unseren Kreisen nennt, Jura Julian. Oder Kelleck. Weil wir ja schon einen anderen Julian haben. Ja. Unterstützt! Und ja, der wird gleich wieder da sein. Wir werden in derselben Besetzung wie letzte Woche einfach genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Bis dahin haben wir tatsächlich, wie immer, ein paar nette kleine Announcements. Ja. Herr Beckmann. Ihr werdet vielleicht sehen, dass auch der gute Linus heute nicht da ist. Das liegt daran, dass er verwundet wurde in seinem Afrika-Einsatz. Wir können nicht sagen, wo er versorgt wird. Rammstein! Aber ihm geht es bald wieder gut. Und er ist nächste Woche wieder bei uns. Die Tür, die dort im Hintergrund quietscht, ist Julian. Der vergessen hat, sich einen Stuhl mit herunterzubringen. Weil ihn auch keiner gewarnt hat, genau. Wenn wir ehrlich sind. Ja, natürlich. Bis gleich, Julia. Wie ihr vielleicht außer des Quietschens noch im Hintergrund hört, haben wir neue Musik. Ja. Dank eurer tatkräftigen Unterstützung konnten wir einen Content-Provider gewinnen, ein Abo bei ihm abschließen und können jetzt für unsere YouTube-Sachen, Spotify, iTunes und Twitch-Kanäle auf eine große Bibliothek frei verfügbarer Hintergrundmusik zugreifen, was ihr hier hört. Das Ganze nennt sich Epidemic Music. Ist ziemlich großartig. Ja. Wir können es empfehlen. Ansteckend fast schon und von der Atmosphäre. Auch, genau. Ansteckend gut. Das ist sozusagen eine der Neuerungen, die ihr für uns möglich gemacht habt. Das ist total, das ist komisch, ja. Aber es ist toll. Ja, es geht voran. Ja, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich immer noch nicht alle Adressen habe für den Versand unserer schönen Gewinne. Gewinne. Ich hätte vorher nachgucken müssen. Dark Mantus und Agathok Arkham. Ja, so ähnlich. Haben uns geschrieben. Einer hat mir sehr lieb schon geantwortet, der andere hat mir noch nicht sehr lieb geantwortet, nämlich noch gar nicht. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich würde so gerne Gewinne verschicken, damit die Leute sich freuen. Gewinne. Soweit ist es erstmal so gut. Und ich glaube, haben wir noch etwas anzukündigen? Ich weiß nicht, ob du das letzte Mal schon angekündigt hast, aber wir wissen ja, dass ich demnächst für einmal fehlen werde. Am 16. Juni. Genau, weil ich mich im tiefsten Bayern befinden werde. Und du hattest ja schon erklärt, dass du da übernehmen möchtest. Ich werde übernehmen und es wird einen Ausflug geben in Dr. Beckmanns Monster Emporium. Wir werden eine D&D-Session spielen aus der Sicht der anderen Seite. Nämlich, mein Gott, was machen die ganzen Mörderhobos und ziehen Monstertöten durch die Lande, wenn man einfach nur seine Ruhe haben will. Das und Ähnliches wird passieren. Es wird lustig, es wird eine sehr vom Zufall geprägte Runde sein, worauf ich mich wahnsinnig freue. Es wird wie immer bei mir wahrscheinlich chaotisch, aber auch lustig. So, zwei Sachen bräuchte ich noch, bevor wir anfangen können. Ich bräuchte einmal noch einen Stift, Herr Beckmann. Mhm. Und ich bräuchte noch ein paar Würfel, Herr Beckmann. Mhm. Weil ich anscheinend irgendwie meinen großartigen Explorers Pack Würfelbeutel nicht dabei habe, schändlicherweise. Du meinst der Explorers Patch? Ja, okay. ansonsten... gibt es tatsächlich nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich jetzt an unseren Freund und Kollegen Fertoni das Mic übergeben werde, der unser geiles Intro und auch unser neues, mega krasses Staffel 2 Intro eingesprochen hat. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie wir und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn es ein kurzes Recap der letzten Session geht und dann auch direkt weiter mit einer weiteren Folge vom Explorers Pack. In einer Welt voller Krieg und Unterdrückung, voller Intrigen und Verschwörungen, schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. In dieser Welt gibt es nur eine Hoffnung. Ablenkung. Und so flüchten sich 7 mutige Seelen in eine andere Welt, gefüllt mit Krieg und Unterdrückung. Eine Welt voller Intrigen und Verschwörungen, voller schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen. Wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. Und mit Drachen und Schwertern. Explorers Pack, Staffel 2. Und wir sind wieder da. Wo befinden wir uns denn? Was passiert? Wir befinden uns in den Dieklanden. Nachdem Lucien, Talir und Shem zusammen mit Willibus von Klatt beschlossen haben, die Patente für die EA, auch genannt die Entropie-Arkebuse, am besten gewinnbringend an den Mann zu bringen, weil so eine Waffe muss benutzt werden, egal was die ethischen Auswirkungen dessen sein könnten, haben sie beschlossen, in die Dieklande zu gehen, um dort, weil dort das Land ist, an dem am ehesten Technologie zur Verfügung steht, um so etwas Großartiges an den Mann zu bringen. Nach einem Monat Aufenthalt in Helvent, der Weltstadt der 3 Dieklandstädte, eine Vereinigung aus 3 Städten, bedroht von außen dem Heiligen Reich und dem Neujarreich, die immer wieder Sklaven verschleppen. Ein Land, in dem es ein wenig Rassismus gibt, wenn auch nicht zu viel, gegen alles, was unter 1,50 groß ist, wie wir erfahren haben. Halt länger. Und kein Zwerg ist eigentlich. Auch das, ja. Befinden wir uns nun, haben wir uns letztes Mal in Verhandlungen befunden, die mit der öffentlichen, ich sag jetzt mal, Regierung dieser Stadt stattgefunden haben, nämlich der Gilde, der Gildenvereinigung, die wiederum gestört wurde von einem gewissen Adrian van Dijk, dem Besitzer, Gründer und auch alleinigen Vertreter des sogenannten Kontraktvereinigung. Eine, sagen wir mal, man könnte es am ehesten eine Söldner- und Entdeckertruppe nennen, die auf Auftragsbasis seltene Gegenstände findet, verschollene Inseln erforscht und andere interessante Dinge aufdeckt. Adrian ist durch, aber Steuern eintreibt. Also. Und auch Steuern eintreibt. Für die Dieklande tatsächlich. Adrian hat zusammen mit seiner großartigen Buchhalterin namens, sie heißt Grimaldi mit Nachnamen, ihren Namen vergesse ich immer, ich sagte Mareike, auch Mariana heißt sie nicht, hilf mir, oh Gott, dieser Spielwelt. Mariana. Mariana, fast war ich dabei, hat dieses Meeting gestört, da es mehr oder weniger hinter seinem Rücken stattgefunden hat, obwohl er hätte dabei sein sollen. Aufgrund dieser Störung wurde dieses Meeting, was auch nicht wirklich offiziell in einem Raum stattgefunden hat, wo es hätte stattfinden sollen, abgebrochen. Und auf eine Barke verlegt später am Abend. Auf Anraten von Adrian van Dijk hat sich nun wiederum auch die letzte Legion eine Buchhälterin zugelegt mit dem wunderschönen Namen Lisbeth van Bumsen. Nein, Lisbeth Bumsen einfach nur, ohne das Van. So heißen nämlich alle Leute in Dieklanden Van. Das ist auch etwas ohne rassistisch. Den Van. Genau. Zusammen mit, also beziehungsweise dann getrennt von Lisbeth, wurden wir neu eingekleidet in wunderschöne Dieklant angepasste, sag ich mal, Abendgarderobe. Auch Lisbeth hat sich mit der zur Verfügungstellung von sehr viel Geld ein wunderschönes Kleid gekauft. Nun wurden wir abgeholt im Helventer Hafen. Eine Schiffsparade wurde mehr oder weniger nicht für uns veranstaltet, aber es wurde mal so kurz gezeigt, was der Kontrakt alles so in der Tasche hat. Um zu besprechen, wie die Zukunft zwischen der letzten Legion und der Kontraktvereinigung weitergehen soll. Dieses Treffen wurde aber rüde unterbrochen wiederum von einem feurigen Angriff. Nachdem Peak und Kloppenburg, die beiden Leibwächter von Adrian van Dijk, den ersten Angriff mehr oder weniger mit ihren eigenen Körpern abgewehrt haben, sind wir nun dort und warten darauf, Initiative zu würfeln. Das ist richtig. Wir hören auch schon die Trommeln im Hintergrund. Der Kampf hat begonnen. Ihr seht das riesige hölzerne Monument der halb fertiggestellten Kapital, es ragt hinter euch auf. Die Lichter des Westtorhafens erstrahlen im Hintergrund. Und ja, ein Schatten nähert sich im barkenartigen mit barkenartigen Umrissen, ja, als sich ein weiteres Gefährt euch nähert und die Fahrer dieses Gefährts offensichtlich das Feuer auf euch eröffnet haben. Bevor ihr reagieren könnt, prasseln schon die ersten Salven auf den Tisch ein. Eine der Getränkekörbe zersplittert und Eisfragmente fetzen überall hin. Geistesgegenwärtig schmeißt Peak den einen Sessel um und sogleich duckt sich Adrian dahinter, zieht Marina mit sich runter. Während Kloppenburg einmal nur kurz den Arm ausstreckt und die nächste Kugel fängt, die für eure kleine Halbling-Buchhalterin Lisbeth B. gedacht war. Ihr blickt euch um, seht dieses eine ferne Schiff, das jetzt immer näher kommt. Es hat es von euch unbeobachtet auf ungefähr 50 Fuß Reichweite geschafft, bevor sie das Feuer eröffnet haben. Jetzt würfeln wir Initiative, als ihr bereit seid, etwas zu tun. Okay, ich nehme an. Das muss sein Zeichen jetzt gewesen sein. Ja, das geht gut. Shem. 15. Lucien. 16. Wilhelm. 12. Lucien, damit bist du als erstes dran. Du hebst so ein bisschen den Kopf, hast als erstes die Möglichkeit, dich zu orientieren. Du siehst Peak, wie er einmal mehr oder weniger in der Brust getroffen wurde und jetzt tiefroter Blutkleck sich breit macht auf diesem feinen grauen Anzug und jetzt gerade dabei ist, sich die Ärmel hochzukrempeln, während er kurz nach hinten guckt und guckt, dass die beiden, die er um jeden Preis beschützen muss, noch sicher sind. Kloppenburg hingegen rappelt sich gerade auf. Auch er blutet, die Ärmel auch langsam hochgekrempelt, zieht sich diese eine Kugel aus, schmeißt sie über Wasser und guckt jetzt nach hinten, um von Adrian seine Befehle zu erlangen. Lisbeth hat sich sofort instinktiv runtergeduckt und sitzt zitternd so ein bisschen an der Reling, weiß nicht so wirklich, wie sie reagieren soll, als über den Kopf pff, pff, die ersten beiden Schüsse gegen die Reling prasseln. Und ja, Wilhelm und Johann hatten noch nicht so wirklich die Gelegenheit zu reagieren. Was möchtest du tun? Ich eile rüber zu Adrian van Dijk und würde gerne Bramble Armor auf ihn casten. Okay. Du packst ihn an, er guckt dich erstmal für den ersten Moment nur mit großen Augen an, ist immer noch nicht ganz bereit zu reagieren, als du ihn anfasst, jetzt ein Ring aus Dornen sich um seine Brust wickelt, aus dem sogleich große, lianartige, hölzerne Wurzeln ausbrechen und ihm eine dicke Rüstung aus Dornen, Ranken und Blattwerk hüllen. Nicht unähnlich, wenn auch ein bisschen weniger schwer, als wie ihr es bei Cassio gesehen habt, als er sich konzentriert und er in diese mächtige Plattenrüstung aus Stein, Holz und sonstigen Naturmaterialien gehüllt wurde. Der... Dankeschön. Und sich umdreht und so mit befehlsgewohnter Stimme jetzt die Möglichkeit ergreift, das erste Mal Luft zu holen. Shem, du bist dran, außer du möchtest noch was machen? Ich würde mir gerne noch meine unpraktischen Klamotten anfangen vom Leib zu reißen. Mhm. Und Peak, habt ihr Waffen auf dem Schiff? Guckt sich einfach nur um und deutet mit einer Hand auf den Buffettisch, wo ein paar Messer nebeneinander stehen. Hier vorne ist so ein Grillpiker, der steht in dem kleinen Grilltisch, der da angerichtet wird, auf dem feinste Steak gerade verbrennt, weil es nicht rechtzeitig vom Grill geholt wurde. Und es scheint keine Waffen an Bord zu geben. Okay. Dann würde ich mir eines der Messer schnappen. Okay. Und schnell noch das Fleisch retten, dann bin ich auch fertig. Okay. Du, es ist jetzt mega eng. Es ist dafür da, dass alle so ein bisschen entspannt sitzen und loungen können. Hinten war so ein Stehtisch, wenn man sich ein bisschen aus dem Geschehen zurückziehen kann. Aber jetzt, wo allgemeine Panik herrscht, ist es einfach nur voll und eng. Du schaffst es gerade so, dich hier wieder durchzudrängen. Greifst dir so das größte Messer vom Tisch und ja, gib mir doch mal kurz einen Performance-Check, ob du es schaffst, die Steaks rechtzeitig zu wenden. Das ist eine... 24. Okay, der Blick fest auf den Feind, einmal kurz den Kopf gedreht, einmal kurz auf die restliche Kompanie, die scheint für den Moment alle kurz im Begriff zu sein, sich in Sicherheit bringen zu können. Du schaffst es kurz, einmal die Hand zu wechseln, pf, pf, pf, pf, hörst du das befriedigende Zischen, wechselst wieder die Hand und machst dich bereit, was passiert, sollte das Schiff eintreffen. Das bringt uns zu Shem, jetzt bist du dran. Gut, hat Lisbeth schon die Rübe unten? Lisbeth hat die Rübe unten und zittert und presst sich gegen die Bordwand. Okay. Gut. Allerdings bemerkst du, du siehst dort, wo die Kugeln schon auf das Holz getroffen sind, wie jetzt so dünne Lichtfäden hindurchgehen. Also es scheint eher ein Sichtschutz zu sein als tatsächliche Deckung. Okay. Und hier ist so ein Häuschen, genau, ich jetzt mal sagen. Das, das ist hier ungefähr so hoch, oben die Kapitänskabine drauf und zwei große bronzene Schlote, die daraus hervorwachsen. Und hier in diesem kastenartigen Bau ist halt die gesamte Mechanik, die hinten das große Schaufelrad in Bewegung hält. Das ist da, wo du auch vorhin schon drin warst, um die Dinger zum Glühen zu bringen. Ja. Am Kohleofen. Ja. Dann würde ich tatsächlich gerne auch noch eine Sache wissen. Mhm. Vor mir, wer ist der Centaur, wer ist der Goblin und wer ist der Goblin-Bogenschütze? Der Centaur ist Lisbeth, ja, die ich wegen ihrer weiblichen Gestalt gewählt habe. Mhm. Der Goblin-Bogenschütze ist Wilhelm, mhm, der Goblin ist Johann, die beide bis gerade noch kurz im Gespräch miteinander vertieft auf einem der sehr gemütlichen Sofas gefläzt, als der erste Schuss erklungen ist, und bei beiden halt. Sie haben beide zwei Jahre lang in der Armee gedient, Wilhelm sogar noch ein bisschen länger und ist dann auf eigene Faust losgezogen. So, es hat sofort Klick gemacht, beide in Deckung gegangen und sind jetzt schon am Wispern, um irgendwie die Situation unter Kontrolle zu bringen. Peak, Kloppenburg, Adrian, Mariana und Lucien. Okay, gegen irgendwelche Schüsse Richtung Mariana? Ja, also sagen generell es geht generell so in eure Richtung, ist noch nicht in der Lage. Und hier hinten entfernt sich gerade ein Halbling-Streichquartett, die hier oben gestanden haben und schnell runtergesprungen sind, als sie die ersten Schüsse gehört haben. Okay, dann schnappe ich mir Lisbeth am Schlafittchen. Okay. Und mehr oder weniger werf sie die Treppe runter, den Halbling hinterher. Okay, ins Wasser. Also die Halblinge sind von Bord gesprungen und schwimmen jetzt gerade in die Richtung. Nein, runter, unter Deck. Okay, ja. Gib mir einfach, sie ist gerade nicht in der Lage, sich zu bewegen, so wirklich. Gib mir mal einen Strength-Check, ob du es schaffst, sie in die Richtung zu stoßen. 15. Okay, du ziehst sie und sie will sich erst festhalten, ergibt sich dann runter, aber... Runter! Ergibt sich ihrem Schicksal und kriecht jetzt mehr oder weniger auf allen Vieren, drängt sich hier durch, stößt mit ihrem Kopf einmal gegen den Beistelltisch, der steht, so ein kostbarer Sprudelwein, kippt um und ergießt sich auf ihr Kleid, oh Gott, und hält den Kopf unten und kriecht in Richtung, schiebt sie praktisch 15 Fuß in die Richtung. Okay, wunderbar. Okay, das wäre praktisch ein Attack gewesen, das wäre ein Grapple. Ja, ja, alles cool. Dann würde ich gerne noch, ist der Beistelltisch, ist aus Metall, würde ich jetzt mal denken. Ja, der ist aus Bronze und einfach mit der Schiffsoberfläche vernietet. Fuck. Dann ist hier kein Beistelltisch. True. Sind die Johann und Wilhelm schon vom Sofa runter? Sind gerade im Begriff, das zu tun. Du hast ein bisschen schneller reagiert als sie. Mhm. Ich würde meine Bonus-Action benutzen, um zu heiden. Okay. Also die Reling würde dir Dreiviertel-Cover geben, allen anderen Half-Cover. Und der Tisch würde dir tatsächlich noch Half-Cover geben. Ja, dann hinter der Reling. Ich muss das Risiko eingehen, dass da eventuell was durchkommt, aber ich muss mich verstecken. Okay. Gut. Stealth. Ja, 17. Okay. Ist egal. Das bringt uns zu Wilhelm. Gut. Johann, hast du irgendwelche Waffen? Macht seinen Aktenkoffer auf und es liegen zwei Pistolen da drin tatsächlich. Also hebt so mehrere Unterlagen zur Seite weg und reicht dir eine. Wunderschöne Waffe, komplett identisch. Brauchst du eine? Nein, nein, danke. Okay. Ich hab hier ja immer dabei so. Die gebe ich hier nicht aus der Hand. Darfst ja offen. Das ist meine Klasse. Ist ja Open Carry. Ja. Ein Open Carry Permit. Ja. Gut. Kann ich denn auf dieses hier, du hast gesagt, dass da ist die Kajüte, die Kapitänskajüte. Genau. Okay, das erste, was ich mache, ist, ich gucke auf das Schiff, sehe ich irgendjemanden. Gib mir doch bitte einen Perception Check. Ja. 11. Okay. Du siehst immer mal wieder halt Mündungsfeuer blitzen und du siehst immer mal wieder metallene Läufe, die so das Licht des Hafens und die absolut allerletzten Reste der Sonne, die nur noch so ein rötliches Band am Horizont ist, einfangen. Du schätzt, es sind mindestens drei Personen. Und die Feuerrate ist enorm. Wenn ich oben auf diese Kajüte gehen würde, könnte ich dann nochmal so ein Perception-Check machen? Yes, du könntest allerdings dann nicht mehr schießen. Das wäre dann deine Action. Ja gut, dann schmeiße ich dieses Sofa mit meinem Bruder zusammen um. Okay. Um mich dahinter zu decken. Okay, dann gib mir mal einen einfachen Athletics-Check mit Advantage, bitte. Und, 19. 19. Okay. Johann ist fertig, hat die beiden Knarren rausgenommen, du nickst ihm einmal zu, er nickt dir einmal zu und immer packt ihr euch dagegen, schmettert das Sofa jetzt praktisch gegen die Reling, habt ein bisschen mehr Deckung dahinter und geht wieder dahinter in Deckung. Gut, zack mit der Schulter. Okay, oh. Ja, wir machen einfach weiter, würde ich sagen. Oder? Nee, also ich muss das Programm tatsächlich neu starten, weil... Oh, dann. Sind wir abgestürzt? Nur 3 Kameras. Okay, das heißt, hallo, wir sind... Hallo. Wir starten den Stream jetzt gleich neu. Richtig. Also wir sind jetzt gerade noch da. Richtig. Mit einer Kamera. Welcher denn? Deiner, Justus. Justus, hallo! Erzähl doch mal, liebe Leute, wir, Achtung, Achtung, wir starten jetzt den Stream neu. Also bleibt dran, wir sind nur ganz kurz weg. Sorry. Yo. Helvet. Ein nächtlicher Angriff auf die private Barkasse des Adrian van Dijk. Ich gebe an unseren Korrespondenten von Ort. Ja, das, was wir als letztes gesehen haben, war, dass zwei Mitglieder, ich glaube, es sind Zwerge, einer von ihnen sehr gut gekleidet, einer noch ein bisschen besser gekleidet, eines der echt sehr teuren Sofa aus der Privatkollektion von Herrn van Dijk umgeworfen haben und gerade dabei sind, ja, ich erkenne, glaube ich, Feuerwaffen durchzuladen und sich bereit machen. Möchtest du noch irgendwas tun? Ja, ich würde mich sozusagen da jetzt so postieren, dass ich meinen Angriff halten kann. Sobald ich irgendjemanden sehe, möchte ich schießen. Okay. Einen Schuss hättest du dann noch, weil eine Action war basically das Sofa, um zu tacken. Peg und Kloppenburg machen sich jetzt an. Einer von ihnen packt mehr oder weniger Adrian hier um die Schulter. Ihr wisst nicht so wirklich, wer von beiden welcher ist. Sie sehen absolut identisch aus. Für den Moment könnt ihr euch so ungefähr daran erinnern, wer wie angesprochen wurde und könnt es jetzt ein bisschen anhand der Wunden auseinanderhalten, aber grundsätzlich sehr, sehr schwierig. Derjenige, der hier zur Rechten von Adrian steht, wirft seine Hand um Mariana. Der hier, der zur Rechten von, der zur Linken von Adrian steht, macht den Arm um Adrian. Beide werden runtergedrückt und ihr hört jetzt so ein gewispertes Gespräch. Adrian, was sollen wir machen? Und wir warten darauf, dass er ihn antworten kann. Für den Moment halten sie ihre Action. Damit sind wir auch bei den beiden Befehlshabenden in dieser Situation. Kommt ihr hier oben klar? Okay. Bringt uns beide unter Deck und wir versuchen, aufs Land zuzufahren. Wir haben hier absolut keine Deckung. Okay. Und sie beginnen jetzt sich so ein bisschen hier auf dem Boden, so die größten, wie so die größte Raupe der Welt. Zwei mächtige Typen auf allen Vieren. Beide ihre Arme über jeweils der anderen Person, kommen nur mit absolut schlechtester Geschwindigkeit voran, machen sich allerdings dran, die so ein bisschen vom Schiff unter Deck runter zu eskortieren. Ja, das bringt uns zu den hier, als eine weitere Salve aus mehreren Läufen auf euch gefeuert wird. So, kommen wir erstmal zu Shem. Ja. Das ist eine 25. Was hast du normalerweise? 18. Okay, mit plus 5 durch 3 Quarters sind das 23, also das würde treffen. Schwierig. Okay. Du, einem, es ist fast so, als würde eine winzige Nachtigall dir ins Ohr sirren. Also und du siehst schon einen kleinen Lichtstrahl, der sich hinter der Patrone durch diese Holzwand bohrt. Und du einmal noch schaffst, deine Hand dazwischen zu bringen und dieses gleißende Schild jetzt erzittert, als Ping ein Projektil abprallt. Die nächste auch bei dir abprallt. Ich hab 28. Ja, und die nächste auch bei dir abprallt. Gegen Lucien, der hier jetzt mehr oder weniger einigermaßen aufrecht steht, während alle anderen halb geduckt sind oder gegen irgendwas in Deckung sind, haben wir einmal eine 25. Trifft. Eine Natural 20. Trifft. Eine 18. Trifft. Alter, fuck. Ich hab keine Rüstung. Scheiße, ich hab ja gar keine Rüstung an. Ich hab weniger. Machen wir gleich. Nur minus 2, ja. Weil du ja nur meinst, ja. Das heißt durch den Deckel. Eine 24, eine 15. Trifft. Alles 11 oder höher trifft. Okay. Und noch eine Natural 20. Als aus den Läufen absolutes Feuer spuckt, du nur noch siehst, wie, oder beziehungsweise nur noch hörst, wie praktisch sich ein wütender Schwarm Hornissen dir nähert. Und die Impacts davon dich am ganzen Leib durchbohren. Wer von uns hat denn jetzt Rüstung an überhaupt? Keiner, oder? Nope. Nur Adrian. Durch die Dawn. Das ist quasi eine Full Plate. Third Level Spell Action. Du bekommst 29 Piercing Damage. Als ihr seht, wie Lucien geschüttelt wird und jetzt aus mehreren Löchern in seiner Haut praktisch Blut hervortritt. Was ist jetzt deine Ziel? Es ist 10 plus Dex. Dex sind 15, plus 10 sind 25. Der erste müsste damit durchgetroffen haben. Genau, dann hat der erste getroffen. Dann kriegst du einmal 12 Piercing Damage. Mhm. Als du den Schild zitternd aufrecht erhältst und jetzt merkst, wie hier der Schmerz doch zu dir durchdringt und du merkst, dass du einmal glatt durch das Fleisch deiner Schulter geschossen wurdest. Das waren... und einfach weiteres Sperrfeuer eröffnet wird und versucht wird gegen Wilhelm und Johann. Okay. Was ist dein AC gerade, Lucien? 11. Nein, also... Mein AC 14. ist 14. Okay, das wäre eine 17 gegen dich. Jo. Das ist eine 19. Jo. Und noch eine Natural 20. Gib mir bitte 3 D4s. Alles... Also 1 und 2 trifft dich, 3 und 4 trifft Johann. Die 4 sind die hier. Das kleine Dreieck. Und der rote ist die Natural 20. Also 2 mal 1, einmal 4. Okay, also 2 treffen dich. Nee, 2 treffen. Genau, 2 treffen dich, einer trifft Johann, ne? Oder Crit trifft Johann. Genau, das war's. So, das heißt, du bekommst einmal, als du dich auch einfach nur zusammenduckst, aber jetzt merkst, wie eure Deckung zusammen durchdrungen wird, 23 Piercing Damage und du gerade den Mund aufmachen willst und dich zu Johann wenden wirst, als er mitten in der Brust getroffen wird und sich zur Seite umtut und sich zu dir wieder umdreht und du siehst das Einzige, was ihn gerade vor einem tödlichen Schuss bewahrt ist, so dieses schwere Anwaltsgilden-Amulett, das er natürlich unter seinem Hemd trägt, weil das wirklich, wirklich, wirklich sehr geschmacklos ist. Ja, aber er Glück hat und tatsächlich nur wenig Schaden davon trägt durch eine 1 auf dem D8. So, und das bringt uns erstmal zum Ende. Das Schiff kommt näher auf euch zu. Euer Schiff setzt den Kurs fort. Damit sind wir zunächst am Anfang. Lucien, du bist dran. Gibt es irgendwelche Pflanzen in dem Wasser? Gib mir einen schnellen Perception-Check mit Disadvantage. Nee, du bist kein Mensch. Ich denke mal, du bist ein Mensch. Einen schnellen Perception-Check. Das ist eine 15. Du siehst tatsächlich hier ein bisschen außerhalb des Hafenbeckens immer mal wieder so Büschel aus Tang oder irgendwie Algengabbel umhertreiben. Ich würde, da muss ich dich vorher fragen, ob das in der Richtung überhaupt geht, Plant Growth einsetzen, um damit quasi die Pflanzen wuchern zu lassen und das Movement des Schiffes auf ein Viertel zu halbieren. Okay, Plant Growth, was ist der Radius? Ich glaube, egal, du machst, was du. Genau. Der Radius. Nee, das ist wurscht. Wir müssen rankommen. Ja, eben, das ist halt müssen auch mal abhauen? Willst du, ja, ich glaube, wir sterben, wenn wir abhauen. Vor allem, wenn die auch nur ein bisschen die Reichweite von einer Van Klatt haben, dann haben wir ein Problem. Was für eine Reichweite haben die Dinger denn? Ich habe, wenn ich mein Speer in den Boden stecke, dann habe ich eine Reichweite von was? 400 Wut. Hastige Gespräche werden geführt, als du die Fingerzeichen machst. Und abbreche und andere. Wenn, sobald wir auf dem Schiff sind, wir beide sind die platt. Ja, stimmt schon. Wilhelm? Jo. Sehe ich, von wo die Schüsse gekommen sind? Sehe ich ein Schemen auf dem Boot? Kannst du mir auch einen Perception-Check geben? Mach mir eine Brücke, Alter. Ja, eine Brücke ist eine gute Idee. Natural One. Oh. Du hast auch nur Schemen gesehen und dann kam schon der Schmerz. Hat irgendjemand Leid? Wir brauchen Licht auf dem Boot. Ist eine erhöhte Position auf dem Boot, die ich sehe. Auf diesem? Ja. Also es scheint dieselbe Bauart ungefähr wie das zu sein. Ja. Also sprich, es ist flach, flach, flach bis auf hinten, wo das Boot der große Block ist, wo anscheinend so das Kohlezeug drin ist. Außerdem scheinen überall Kisten und Fässer verteilt zu sein, die es noch zusätzlich ein bisschen schwieriger machen, da genau Sachen zu erkennen. Wilhelm, wo würdest du dein Geschütz aufbauen? Weiß ich nicht. Was meinst du mit Geschütz, ganz kurz? Die auf uns schießen. Ihre Geschütze. Naja, die werden halt auf uns... Die werden auf uns zielen. Also sind sie am Bug, natürlich. Dann hau ich einen Moonbeam auf den Bug. Okay. Cool. Nice. Alrighty, was ist der Umfang? Es ist ein 5 Fuß Radius, also 10 Fuß Durchmesser. Okay. Also hier so hin? Ja, also genau. Der Kreis? Ja, vielleicht hast du sogar ein Loch ins Schiff. Naja, mit Moonbeam. Okay, was macht Moonbeam? Moonbeam ist, wenn ein Gegner, also erstmal macht das Dim Light in der Area, das heißt, man kann schon mal was sehen. Und wenn ein Gegner seinen Zug in den Moonbeam startet, bekommt er, muss er einen Constitution Save machen und wenn er den verkackt, bekommt er 2d10 Radiant Damage und wenn er ihn schafft, die Hälfte. Was ihr durch das Dim Light schon mal seht, sind jetzt hier zwei Gestalten. Einer hinter einem großen Haufen aus Tauen und einer hier zwischen zwei Kisten in Deckung, die beide große Metallrohre mit großen Trommeln an der Seite haben und auf euch gerichtet haben. Und immer mal wieder zusammen das Feuer eröffnen. Die beiden siehst du zumindest, scheint allerdings noch mehr Schemen auf dem Ding zu geben. Damit triggert deine gehaltene Action, ja, die man sehen kann. Okay, das heißt, einen Schuss kannst du noch platzieren. So, jetzt müssen wir mal checken, wie das geht. Das ist hier, das muss ich darauf rechnen. Exakt, genau. Genau, das sind schon mal 28. Das trifft gerade. Und jetzt Damage. Damage. Sind 16. Okay. Es macht Puff, der Sound, der Fun klart, hallt über das Wasser und die Kiste hier wird einfach Puff durchbohrt und ihr seht den Schirm, der einmal von diesem großen Metallkonstrukt zurückweicht und sofort wieder daran packt. Okay. Sehe ich noch lose Gegenstände, die ich zu einer Deckung machen könnte in meiner Umgebung? Du könntest dich hinter diesen Tisch packen, du könntest dich hinter den Grill packen. Ansonsten ist eigentlich... kommst du auch eigentlich gerade nirgendwo hin, weil so diese Kolonne aus P. Kloppenburg, Mariana und Adrian sich gerade den Weg unter Deck macht. Ah, da bleibe ich aufrecht stehen. Okay. Echt? Kannst du den hinlegen? Wir brauchen den. Ja, aber... Schämt, damit bist du dran. Jawohl, ich kann ein paar Kugeln fangen. Wie weit ist ungefähr die andere Barkasse von uns entfernt? Ungefähr ziemlich genau 65 Fuß, der nächste. Dammit. Da komme ich auch nicht näher ran, wenn ich... Nee. Ach Mist. Ja, ich habe. Haben wir alle Waffen abgegeben? Ja, haben wir, ne? Ja. Also sagen wir es so, ihr habt sie zumindest abgegeben, als ihr in das Regierungsgebäude seid, habt es dann wiedergenommen. Mhm. Ihr wart seitdem jetzt aber nirgendwo, wo ihr sie abgelegt hättet. So, Lucien hat halt die ganze Zeit gesagt, er ist ohne Waffen und Rüstung in der Stadt unterwegs. Ja. Ein paar Messer wirst du dabei haben. Ja, so. Ja, mir geht es um die Handarmbrust. Das Einzige, womit ich die erreichen könnte. Sagen wir es so, ich würde halt sagen, du kannst halt nicht offen tragen in der Stadt, so, deshalb wirst du sie vermutlich in der Herberge zurückgelassen, ja, haben, bei deinen Streifzügen. Okay, ich guck mal eben kurz über die Reling, mhm, und versuch zu checken, wie viele Leute da sind. Okay, gib mir einen Perception-Check. Ich habe Advantage. Ja. Wegen meinem Auge. Augie. Nicht, dass das viel bringen würde. 14. Okay. Ja, durch den Moonbeam erkennst du diese weiteren. Du siehst allerdings jetzt, dass diese Metallkonstruktion, mhm, vor ihnen scheinen eher metallene Schilde zu sein. Die Rohre, die da drin sind, scheinen auch nur weiterer Schutz zu sein. Die scheinen nicht direkt aus diesen Rohren zu feuern, eher durch diese durch Rohre. Die Rohre. Mhm. Allerdings verdecken die halt beide so ein bisschen was. Du siehst durchaus noch Bewegung hier hinten. Mhm. Hier scheint mindestens nochmal zwei zu sein. Okay. Dann war das eine Interaction jetzt wahrscheinlich. Das war einfach, du guckst eben. Ich würde gerne mich, ich würde gerne meine Bonus-Action benutzen, um zu hiden. Ja. Also meine, nee, ich benutze meine, ja, ist wurscht. Heute ist nicht so mein Tag. 19. Okay. Und dann würde ich gerne rüberstealthen hinter den Sessel dort. Hier? Ja. Okay, du. Hälfte Movement würde ich sagen, das sind 15. Schimmies hier lang. Oh, das sind doch 30. Ja, Fuß. Ja, also es sind, ach so, stimmt, du hast nur die Hälfte. Es sind 30 Fuß, ja. Dann, allerdings, ja, sagen wir es mal so, du müsstest dich nicht heiden, weil du hast Line of Sight nicht gebrochen seitdem, okay, und die haben auch mit Disadvantage gerade gewürfelt, um dich zu treffen. Okay. Also dann, sie wissen nicht, wo du bist gerade genau. Ach so, okay, dann gehe ich da hin. Ja. Versteck mich dahinter, würde trotzdem meine Bonus-Action benutzen, um mich dahinter zu verstecken? Nee, du müsstest halt dashen, deshalb meinte ich das mit der Bonus-Action. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay, cool. Dann würde ich aber trotzdem meine Action dann benutzen, um Shadowblade zu beschwören. Jump, jo. Und das wäre meine Runde wahrscheinlich. Okay. Wilhelm, du bist dran. Gut. Du blickst so ein bisschen, drückst dich gerade so ein bisschen an das Sofa, während hier weiterhin der Tross an dir vorbeigeht. Half-Cover oder sowas? Du hast Three-Quarters-Cover. Ah, nice. Also plus 5. Warum schießt mein Bruder nicht? Bruder, warum schießt du nicht, du Affe? Die sind nicht geladen! Nice. Character. Bruder, warum schießt du nicht? Bruder! Ich bin nicht der richtige Charakter. Very nice. So. Ich habe noch einen Schuss. Mhm. Ich gucke. Jo. Wen habe ich gerade abgeschossen? Ihmchen hier. Alles klar. Wenn ich den angucke, sehe ich das auch, dass er da auf so einem Ding drauf ist. Also was du siehst, ist basically eine Metallplatte, wo so ein Rohr draus kommt. Und dahinter siehst du, dass es sich bewegt. Und immer mal wieder guckt so eine Schulter an der rechten oder an der linken Seite dran vorbei. Okay, aber bewegt sich die Metallplatte? Nee. Wir brauchen eine Breitseite. Lucien. Haben wir irgendwas Brennbares an Bord? Alkohol. Ja, Alkohol. Adrian sagt, das ganze Schiff ist voll mit Alkohol. Her damit. Okay, ja, solange nutze ich einfach meinen zweiten Schuss nochmal. Am machbaren Dead Eye. Okay. Auf den gelben wieder. Okay. Also. Advantage on next attack. Yes. Yes. Die hat Disadvantage dann trotzdem gut getroffen. Mhm. Amazing. Ja, das sind 24. Okay, trifft. Schön. Dass du einfach direkt durch das Rohr auf ihn zurückschießt. Ja. 15 Damage. Okay. Ein weiterer Schuss ertönt viel lauter, als das von der Seite kommt. Einmal rüber und ihr hört und wie er wieder in Position geht, bereit weiter zu feuern. Das bringt uns zu Peek und Kloppenburg, die weiter die Kolonne. Peek schiebt jetzt sanft Lisbeth weiter nach unten, folgt ihr dann nach unten und ja, er schiebt ihn ein bisschen weiter nach vorne. Die machen so ihren Weg weiter über das Boot. Brennbarer Alkohol! Das bringt uns zu Adrian und Mariana, die jetzt auch unten im Schiff verschwinden. Das bringt uns wieder zu den hier und weitere Schüsse prallen um euch heran. Machen einmal 3 mit Disadvantage gegen Shem. Mhm. Okay. Das bleibt und das war eine, es war eine 15 gegen dich und eine 27 gegen dich. Treffen beide. Okay. Der dritte ist verloren gegangen, also puh, schießt über dich hinweg. Okay. Den ersten Uncanny Dodge ich. Okay, der erste wären 11 und der zweite wären 10. Also 16 insgesamt. Genau. Lucien, gegen dich 3 weitere. Das einmal ist eine 21, eine 16 und eine Natural One. Trifft nicht. Als macht und ihr einen Schrei hört und ja, jemand, ja! Jemand anscheinend gemissfeiert hat. Das sind allerdings nochmal 23 Piercing Damage gegen dich, also du getroffen wirst von weiteren Projektilen. Außerdem hört ihr jetzt unter Deck ein Pass auf! Und ja. Das waren 2 Natural 20s. Ich kümmere mich. Ich hab nichts zu machen. Okay. Klang es, als wären die Kugeln von außen eingeschlagen? Es klang, als wären die Kugeln von unten gekommen. Das bringt uns wieder zu Lucien. Beziehungsweise zunächst. Wie hoch sind die Schiffe über der Wasseroberfläche, wenn ich, sagen wir mal, darauf... Meter. Meter? Ja, maximal. Könnte ich also mich gut dran hochziehen, wenn ich rüber schwimmen würde? Easy. Nur Meter hoch? Das ist schon Spaß. Das sind ja auch keine Schiffe. Die liegen einfach basically nur im Wasser. Yes. Wie weit ist das andere Boot entfernt? Vom nächsten Punkt. Praktisch, das wäre wahrscheinlich hier irgendwo. Ziemlich genau 25 Fuß. Dann würde ich erstmal meine Action benutzen, um den Moonbeam zu bewegen. Okay, dass wahrscheinlich, beide drin dass die sind. Drin sind, genau. So, ja. Yeah. Und mich dann Richtung unseres Bugs bewegen und rüber auf deren Bug Misty steppen. Okay. Darf ich mal? Oh, meine Hand. Und 30 Fuß nach vorne. Yes. Und dann würde ich noch in Nahkampfreichweite mit den beiden gehen, dass sie vielleicht nicht so easy auf mich schießen können. Du tauchst auf dem anderen Boot auf, kriegst direkt vor dir eine weitere Explosion, duckst dich da drunter weg, tauchst einmal zwischen den beiden auf, siehst jetzt zwei Leute in schwarzer, schwarzer Lederrüstung, sehr wenig Haut tatsächlich, Sturmhaube, man sieht nur die Augen und Teile der Nase basically und mit Gurten, also Munitionsgurten umhangen und scheinen allerdings kleine Handfeuerwaffen zu haben, durch die sie durch diese großen Rohre auf das Schiff rüberfeuern. Und jetzt einer von ihnen basically darauf reagiert, dass du kommst. Sie reden in einer, die Sprache klingt ungefähr so. Und jetzt die Waffe auf dich richtet. Und du hörst hier jetzt auch klick, klick, klick, als weitere Waffen auf dich gerichtet werden anscheinend. Die berühmt-berüchtigten Murmler. das war's bei dir? Ja, das war's. Murmel. Shame. Okay, ich renne Richtung Aufbau tatsächlich. Okay. Und guck, was da los ist. Okay. Du rennst, slidest einmal runter, als eine weitere Salve über euch rüber kracht. Du rutscht ziemlich weit, weil es mittlerweile alles voll. Hier, die ganzen edlen Weine sind zersprungen und laufen jetzt über die weiße Tischdecke runter. Wein brennt sowieso. färben das alles rot, zusätzlich mit dem Blut, das aus Wilhelm und Johann hier rausläuft. Die große Fruchtbowle ist zersplittert und Teile und Reste von Zitronen und Wassermelone gsapschen so unter dir drüber, genau. Und so kriechst du basically durch so den teuersten Fruchtmus der Welt, stehst wieder auf, guckst jetzt runter. Mhm. Unten siehst du jetzt, wie aus praktisch den dunkelsten Schatten dieses Raumes zwei weitere Gestalten hervorgetreten sind. Schüsse sind erklungen. Du siehst aus beiden dieser der Mündungen ist Rauch. Du siehst, wie Mariana von Adrian gehalten wird, die gerade so da liegt und mehrere rote Flecken über ihr ganzes Kleid verteilt sind. Du siehst gerade Peek und Kloppenburg. Peek, wie er nach vorn gesprintet ist, einen der beiden Attentäter in die Luft hält und die Faust davor hat, während Kloppenburg sich jetzt breit vor Adrian aufgebaut hat und Lisbeth mehr oder weniger gerade dabei ist, die Wunde, aus der immer mehr Blut spritzt, in Marianas Brust zuzuhalten. Ja, das ist die Szene, die sich dir bietet. Ist es darunter dunkel? Es ist arschdunkel. Wundervoll. Bis auf, es ist praktisch so eine große Abdeckung über dem Kohleofen und die ist geschlossen und dann dringt kein Licht dadurch. Wie weit ist der Typ, der gerade nicht im Griff eines Bodyguards ist, von mir entfernt? 20 Fuß. Wundervoll. Dann kriegt er jetzt mal ein Shadowblade um die Ohren. Yes. Advantage. Das ist eine 25. Okay, das trifft. Ich pack die mal hier so hin, damit ihr... Zack. Mhm. 15, 26, 32, 37. Okay. Okay, Shadowback, boom! Es scheint in der Dunkelheit größer zu werden. Am Ende, was bei ihm ankommt, ist weniger ein Messer aus Schatten, sondern einfach nur so ein geballter Wirbel aus Schatten, der in ihn eindringt, aus der anderen Seite rundkommt und einfach ein faustgroßes Loch in seinen Oberkörper reinreißt. Aber noch zu stehen scheint. Wunderbar, dann versuche ich noch, ich weiß nicht, ich habe gesagt, ich renne hin, hast du sozusagen dann gesagt, ich dashe? Nee. Okay, du dann würde ich meine Bonus-Action benutzen, um mich irgendwie wegzudrücken da. Okay. Um was zu tun? Um zu heiden. Okay. Ja, es ist so voll und so wirr gerade in dem Raum. Ich würde dir sagen, obwohl du im Line of Sight von den beiden wärst, du findest bestimmt irgendwie den einen Arm von Peek und den Oberschenkel von Kloppenburg, hinter dem du dich irgendwie da verstecken kannst. 27. Okay. Johann guckt jetzt hinter dem Sofa hervor und feuert 4 Schuss auf das Schiff ab. Geil. Das ist ein... Pling, pling, pling, pff, ah! Und du siehst jetzt, wie der Typ, dem du dich gerade zugewandt hast, der sich auch dir zugewandt hat, wie ihn jetzt erneut durch das Rohr direkt pff, in die Brust ein Projektil zu treffen scheint. Allerdings er immer noch zu stehen scheint. Du siehst, er sieht mega angeschlagen aus. Und dein Sinn für Rüstung und dein Sinn für auch für Lebensenergie sagt dir so ein bisschen, eigentlich sollte der nicht mehr stehen. Also irgendwas lässt ihn noch weiter stehen, obwohl er eigentlich schon ruiniert ist. So, das ist dasselbe, was du in Fimla schon gesehen hast. Wenn er einfach Wunden davongetragen hat, die kein humanoides Wesen davontragen kann und trotzdem noch steht. Irgendwas sagt seinem Körper noch, nein, du machst noch weiter. Das ist so der erste Eindruck, den du hast. Bleiben wir hier oder gehen wir auch rüber? Ich glaube, wir bleiben erstmal hier. Alright. Das bringt uns zu Wilhelm. Ich habe einmal geschossen. Dann habe ich gerade noch mal geschossen. Aber ich habe eigentlich eine Action noch, ne? In der könnte ich in der schon geladen haben oder lässt du das nicht zu? Lad nach. Ja gut, dann. Also hätte ich jetzt wieder zwei Schuss. Genau. Gut. Ja gut. Ich gucke mich erstmal nochmal um. Ich sehe auch den Grill bei mir. Da ist Feuer drin, oder nicht? Kohle. Glühende Kohle? Glühende Kohle. Sehe ich irgendwie Leinen? Trockene Leinen? Also die Tischdecke war praktisch aus leinenähnlichem Material, ist allerdings jetzt durch Wein und Sprudelwein durchnässt. Der Tisch hier vorne, auf dem ist auch eine Tischdecke, die scheint noch ziemlich intakt zu sein. Ansonsten reiß ich mir die Leine, lass mir dieses Leintuch, lauf zum Grill. Okay. Sag, Johann, gib mir... Warte, ich muss wieder in den Dialekt reinkommen. Johann! Ja, gib mir Feuerdeckung. Ging schon nicht richtig. Steht basically auf, macht sich bereit, dir Deckung zu geben, als du die Tischdecke runterreißt und in Richtung des Tisches rennst. Okay, krabbelst unter dem Buffettisch hindurch, stehst jetzt vor dem Grill. Greif einfach in die Glut. Okay. Oder sehe ich irgendwas, mit dem ich das irgendwie schnell machen kann? Oder nein. Okay, dann tue ich das da rein, binde das irgendwie zu. Okay. Lauf zurück. Kann ich es werfen? Schaffe ich es auf das... Also das wäre eine Action, basically. All das, was du da am Grill machst. Gut. Ja, gut. Okay, gib mir erstmal Constitution Saving Throw, bitte. Wo ist Constitution da? Was heißt der Punkt? Das reicht nicht mit dem. Was heißt das Proficiency? Also 8 plus 19 sind 27. Ja, okay. Du bekommst 5 Fire Damage. Das ist schon eingerechnet, die 3. Ach so, okay. Dann sind es doch nicht, sondern dann sind es... Sag trotzdem. Dann sind es 24. Ja, du bekommst 5 Fire Damage, als du in die glühenden Kohlen greifst. Ja, allerdings Jahre der Konditionierung und die ein oder andere Missfire an deinen Händen und heißes Metall an deinen Handinnenflächen dich so weit abgehärtet haben. Du Kohle beginnst in dieses Leintuch zu schaufeln, das jetzt auch schon anfängt zu schwelen und das zumachst und dich bereit machst, es bei der nächsten Gelegenheit rüberzuwerfen. Das bringt uns zu Peg und Kloppenburg. Du siehst jetzt, wie derjenige, der bereits im Griff ist, hochgenommen wird, auf den Boden geslammt wird, er sein Bein hebt und einfach zweimal auf seinen Kopf runtertritt, er tiefer und tiefer in das Deck genagelt wird und einfach jetzt sowohl gegrappelt als auch gepinnt ist und sich für den Moment nicht bewegen kann. Kloppenburg, der sich jetzt auf den nächsten stürzt, der noch stand, und versucht auch ihn zu grappeln. Er es allerdings schafft, sich mit einer schlangenhaften Bewegung aus dem ersten Griff rauszuwinden. Zweiter Versuch. Wieder. Diesmal du siehst so diese expertenhaften Griffe, die genau da landen müssten, wo sie eigentlich müssten. Diese Wesen oder diese Leute aber tatsächlich einfach über eine Art Grazie verfügen, mit der sie auch nicht gerechnet haben. Es ist auch mega dunkel, die beiden scheinen im Dunkeln nicht so gut sehen zu können wie die Gegner. Und er tanzt für den Moment um ihn rum, schafft es zweimal nicht, bevor er nach hinten geht und sich groß vor Adrian aufstellt. Adrian jetzt. Kloppenburg. Nimm Mariana, bring sie an die Küste. Schnell, so schnell wie möglich. Wir müssen irgendwie helfen. Lisbeth, bist du ansprechbar? Kannst du dich irgendwie mit Medizin aus? Da vorne ist eine Kiste. Geh das hin. Geht so ein bisschen an dir vorbei, fängt an in dieser Kiste zu wühlen, nimmt Verbandzeug, presst es einfach nur drauf. Mariana, die ihren ersten Death Save macht, okay, den sie geschafft hat, hört irgendwas in ihrem Neuguldenheimer Dialekt, der verdächtig ähnlich wie Italienisch ist, irgendwas sagt und die Art. Wir bringen dich hier raus. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, wir bringen dich hier raus. It's a me, Mariana. Und jetzt, ja, da unten geht's gerade rund. Das bringt uns wieder zu den Schützen. Lucien, du siehst jetzt, wie hier weitere Gestalten aus den Schatten hervortreten. Auch umhangen mit diesen Gurten. Jeder von ihnen eine dieser merkwürdigen Handfeuerwaffen. Und jetzt die beiden jeweils einen Schritt zurückgehen. Ich hätte gerne erstmal Constitution Saving Throws von den beiden. Ah ja, weil sie im Moonbeam hier anfangen. Und ich würde gerne wieder stehen. Yes, ach ja, sorry. Das wollte auch jetzt. Das ist eine 17. Ist bestanden. Und das ist eine 5. Für den rechten, also der hat nicht bestanden, nehme ich an, mit einer 5. Nee, hat er nicht. Gibt es irgendeine Kondition, die darauf Disadvantage gibt, wenn du irgendwie nicht so gerne Licht magst oder so ein Kind? Shape Changer. Okay, dann. Das sind 16 Radiant Damage. Für okay. Nicht bestanden, 8 okay. Für den Bestandenen. Das reicht tatsächlich für den, der schon mehrere Kugeln sich gefangen hat und indem du einfach nur dieses Leben gesehen hast, wo keines mehr sein sollte, der jetzt anlegt, hochguckt, in das Licht guckt und anfängt lichterloh hellweiß zu brennen und zu Staub zerfällt, als Klink die heiße Waffe jetzt in die Asche fällt und damit zu verschmelzen beginnt, als das heiße Metall die Asche ekelerregend, ekelhaft. Ja, er allerdings einen Schritt zurückgeht, kriegst einen Attack of Opportunity. Schien da Radiant Damage besondere Auswirkungen zu haben bei ihm? Nein, das war einfach nur absoluter Overkill. Okay. Das ist eine 21. Das trifft. Und ich nutze einen First Level Divine Smite. Es ist kein Untoter oder irgendwas in der Richtung? Nein. Die Waffe, die ich nutze, gilt als Dolch? Ja, ist ein D4. Okay. Komm schon. Gib ihm. Ich würde tatsächlich sagen, also falls du nicht mit Proficiency angegriffen hast, dadurch, dass es Küchenmesser sind, kannst du Proficiency benutzen. Haha. Das sind 12 Radiant Damage und 6 Piercing Damage. Okay. Als du nach ihm schlägst, er dich so ein bisschen bemuntert anguckt, als du so einmal in Position gehst, zweimal in Position gehst, bis du zuschlägst. Während du das Messer führst, es jetzt anfängt, diesen hellen, grünlichen Leuchtton zu kriegen. Seine Augen größer werden. Er es nicht schafft, rechtzeitig auszuweichen. Einmal der Smite über seinen... Ja, er trägt nicht wirklich eine Rüstung, also dieses schwere Ledergewand rüber explodiert und ihm die gesamte Brustplatte weghaut. Du siehst jetzt so diese so ein bisschen bleiche, blasse Haut, darunter exposte Rippen. Und das... Ah! Und er scheint sehr unter diesem Angriff gelitten zu haben. Und sieht sehr traurig aus. Aber er hebt auch gleich die Waffe und ballert dreimal auf dich. Das eine ist eine... Was ist dein AC? 11. Okay, ja gut. Und nochmal, ja. Bleib nur stehen, Mann. I try. 34 Piercing Damage bekommst. Als er einfach aus nächster Nähe ins absolute Zentrum deiner Masse einfach drei perfekt gezielte fast Schüsse tot reinfeuert. Ich bin fast tot. Okay. Die hier die Lücke aufschließen, er die Lücke aufschließt, er jetzt wieder auf dich schießt, der hier hinten ist. Mhm. Du hast plus 2 auf dein AC. Du stehst zwar, aber bist halt nicht besonders groß. Das heißt, was hattest du gerade? 14? 14, ja. Okay, das heißt, du hast jetzt 16. Das ist eine 18. Das ist eine Natural 20. Und das ist ein Misfire. Was ist das für ein Waffen? 10. Einmal kriegst du 10 Piercing Damage. Einmal 11 Piercing Damage. Was sind das für Typen? Und einmal siehst du, wie jetzt er pufft. Und du siehst, wie er Schaden bekommt. Der hat er sich selber fast umgebracht. Ja, ne, so ähnlich. ja, als die Waffe in seiner Hand detoniert, Hälfte seines Gesichtes wegreißt und er jetzt ein Messer holt und sich darauf macht, auf dich zuzugehen, der andere jetzt aber allerdings einfach nur auf dich zukommt und während er sich auf dich zugesehen, versucht drei Schüsse auf dich abzufeuern. Einmal der erste, das ist eine 28. Mal zuerst. Das sind 11 Piercing Damage. Ich bin down. Okay. Als der erste Schuss Lucien trifft, er an ihm erst zu ihm zugehen will, dann diesen riesigen Moonbeam sieht, der jetzt flack, flack, flack, flack, wie so eine Licht, wie eine, wie heißt das, eine Glühbirne einmal angeht, ausgeht, wieder angeht, ausgeht, da durchtritt und jetzt einen weiteren Schuss in dich abfeuert mit Advantage, dadurch, dass du liegst. Nein, Disadvantage. Nee, ist nicht im Nahkampf. Aber weil es eine Fernkampfwaffe ist. Kannst du mit Minis abfeuern. Ach ja, weil du ja prone bist. Ja, okay. Das ist eine 12, also eine 21. Trifft. Okay. Nein. Und einfach für Good Measure den zweiten hinterher setzt, während er sich hierhin bewegt. Und mit einer Natural One. Tatsächlich. Missfired. Das ist aber auch nur eine 1. Ja. Wegwirft, den anderen ein bisschen zur Seite holt und jetzt weiter hier zur Reling rangeht, wo er eine lange Klinge aus einem der Fässer zieht und sich bereit macht, ins Wasser zu springen. Hier unten erklingen, ist noch irgendjemand, der sich das anguckt? Ja, Shem. Yeah. Derjenige, der sich gerade Kloppenburgs aggressiver Umarmung entziehen konnte, zieht jetzt wieder die Pistole. Feuert sie zwar mit Disadvantage, weil du da unten absolut keinerlei Raum hast, wo du nicht im Nahkampf mit irgendjemandem bist, auf Adrian ab. Als alle Schüsse einfach point blank in ihn gehen. Er allerdings komplett unbeeindruckt bleibt. Du jedoch siehst, wie jetzt bei Kloppenburg drei weitere blutige Kugeln sich ausbreiten. Und Adrian ihn und Kloppenburg und sich weiter ran macht, Mariana weiter in die Ecke, weg von dem ganzen Getummel zu ziehen. Das war mal kurz. Das bringt uns wieder zu Lucien. Ich krieg ein Death Save von dir. Oh boy. Hab's geschafft. Okay. Gut. Ich bin gleich wieder da. Das bringt uns zu Shem. Gut. Einer von denen ist ja nicht gepinnt, ne? Einer von denen ist nicht gepinnt, gut. Genau. Dem Typen, dem ich gerade eine verpasst habe. Genau. Verpasse ich jetzt wieder eine mit Advantage. Genau. Noch bitte nicht, das ist eine, machst du. Nein. 23. Okay, trifft. Das ist ja jetzt nächstes, ey. Oh, Baby. 24, 29, echt weniger als gerade? Ja, tatsächlich, 29. Okay, du wieder das Messer, du Bonus-Action-Messer zurückwerfen und einfach nur in dem Moment, als er gerade wieder versucht, den Abdruck zu ziehen, er einfach nach hinten fällt und gestorben ist. Okay, dann... der eine ist raus. Ja, ich bleibe erstmal da, wo ich bin. Okay. Okay, einer ist unter Kontrolle, der andere ist tot. Einer ist unter Kontrolle, einer ist tot. Genau, du hast Lisbeth, die jetzt mehr oder weniger Marina hat und ihr raufdrückt und gerade dabei ist, das so ein bisschen zu verbinden. Scheint allerdings wieder einigermaßen da zu sein, hat so ein bisschen glasige Augen, redet immer noch auf Neuguldenheim-Akzent, aber scheint zumindest stabil für den Moment zu sein. Wie gesagt, und gerade Kloppenburg, der auch bei ihr ist und im Begriff ist, sie hochzuheben und rauszugehen. Adrian, der jetzt zu Peg rüberguckt, der auch über dem grauen Anzug, der einfach komplett ruiniert ist. Ich ruf noch, lasst einen am Leben. Und Adrian guckt einmal nur zu dir rüber, komplett wild für den Moment. Und geht auch wieder an Deck. Das bringt uns doofe zu... Frage, ja. Ich weiß, Arschfrage, aber bleibt die Rüstung? Die Adrian hat? Inwiefern? Warum sollte sie nicht bleiben? Weil sie nur, was ein Spruch ist von... Ja, wäre ein Bullshit, wenn du jedes Mal Concentration würfeln müsstest, ob deine Rüstung bleibt. Denkt sich denn sowas aus? Ja, ist weil er down ist. Ja, aber Mage Armor zum Beispiel ist ja auch... Ja? Ja. Ist gut. Nee. Hab nur gerade dran wieder. Aber nein, bleibt. Cool. Das bringt uns zu Johann. Johann! Der jetzt praktisch seine Action hält und wartet, dir Feuerschutz zu geben, bis wenn du dich wieder in die Richtung bewegst. Damit bist du dran. Okay, wenn ich das werfe, dann ist das eine Action, ne? Ja, es wäre eine Range Attack. Habe ich nicht zwei Range? Habe ich genau. Nicht zwei Actions? Nein, du hast zwei, also wenn du praktisch sagst, ich nutze meine Action, um eine Attacke zu machen, dann hast du zwei Attacken. Okay. Aber du hast nur eine Action. Allerdings, wenn du Action searchst als Fighter, da, dann hast du noch eine Action. Mann, Alter. Sorry, Leute. Easy. Ich bin noch nicht so gut dabei. Alles cool, dafür machst du das super. Ja, ohne Scheiß. Gut. Ja. Ich greife diesen Beutel, laufe rüber und mache einen Angriff mit dem Feuerding. Okay. Versuch das irgendwie weit weg von dem Body von Dings zu werfen. Okay, von also hier so hin. Da, eher. Genau so hin. Okay, dann gib mir doch Beta einen einfachen, eine einfache Ranged Attack. Okay. Ist das jetzt die, muss ich jetzt da noch was aufrechnen? Dein Dex Modifier. Dex Modifier. Das sind Saving Throws, sondern das, was unter der 18 steht. Ja, das sind, ist eine 15. Okay, als hier diese mehr oder weniger sehr einfache Brandbombe, die einfach nur aus einem mittlerweile durchkokelnden Leintuch und mehreren allerdings glühend heißen Kohlen besteht, die jetzt hier aufprallen und zerbersten. Es gibt eine kleine Lichtexplosion. Du siehst, wie die Leute die Hand vor die Augen machen und anscheinend von den Funken geblendet zu sein scheinen. Jetzt hier langsam so ein bisschen Tau und Takelage zu kokeln anfängt und sie von dem Licht so ein bisschen zurückzuweichen scheinen. Okay. Johann! Schieß jetzt! Und Johann, jawohl! Und er öffnet ein weiteres Mal das Feuer, diesmal auf die Gestalt, die er am besten sehen kann, die hier vom Feuer erleuchtet ist, nämlich der Kollege hier vorne. Komm schon. Allerdings, scheiß die Wand an. Das sind 5, 8, 2 und 1. Als es und ihm die Waffe einfach komplett um die Ohren fliegt. Ich dachte, wir wären besser als das mittlerweile. Zwei Angriffe allerdings auch hier einfach an dem Typen, der jetzt nach vorne gegangen ist und dieses lange, weißlich-milchige Schwert gezogen hat aus dem Fass. Ja, kommt nur rüber, an irgendwo der Deckung dahinter zerplatzt. Das wart ihr beiden. Du hast noch eine Attacke, wenn du möchtest. Attacke, ja. Die Attacke geht dann auch gegen ihn. Den hier vorne? Yep. Okay. Dass du wieder die Van Klatt hervornimmst. Genau. Und ich leg mich wieder da in diese Dreiviertel, in das Dreiviertel-Cover dann eben meinen Bruder. Okay. Naja, das schaffst du vom Movement allerdings nicht, weil du jetzt hier dich einmal durchdrängen musstest. Mehr sind die nicht alle unter Deck? Ja, das ist tatsächlich richtig. Ja gut, dann muss ich gucken, ob du es schaffst. Du hast 30 Fuß. 25. Das, naja, von hier bis da waren 15 und hier, ja doch, komm. Ja. Ist ja heute Weihnachten. Dann mein Bruder und ich. Oh, weiter. Gut, dann gebe ich ihm noch. Komm schon. Ach, 17. Okay, das trifft gerade. Weil er hier aus der Deckung hervorgetreten ist und jetzt da steht. Das kommt vom Posen, weißt du? Er steht da mit dem Schwert, präsentiert sich euch und fängt sich gleich einer. Niemals posen. 7. 7. Siehst du, das kommt von Posen. Man post nicht, erst ganz deutlich nicht beim Militär gewesen. Was? Ich versuche mich zu konzentrieren. Johann, hast du eine Nahkampfwaffe? Was bin ich? Ein Halbling? Oh, fuck. Da sind wir wieder. Einer von uns muss rübergehen und den Halbelf retten. Lucien ist doch rübergegangen. Ja, wir müssen Lucien wiederholen. Wieso liegt der? Oh, ich weiß es nicht. Ich dachte, ihr macht sowas beruflich. Ich bin Anwalt. Ich geb ihm mein Schwert. Moment. Spring rüber, hol ihn rüber! Willst du mich verarschen? Ja! Warum springst du nicht rüber? Das ist dein Schwert! Das heißt, du musst schon mal damit im Nahkampf gekämpft haben! Ach ja, okay. Hat er noch, also der Misfire, sind die Waffen kaputt? Eine ist kaputt, die andere geht noch. Wie viel Schuss hat er mit der? Der Erfahrung nach hat er immer zwei mit jeder abgegeben. Okay. Dann gebe ich ihm meine von klar. Okay. Noch dazu. Gib mir Deckung! So klobig! Aber und mach mich bereit, rüber irgendwie rüber zu kommen. Komm ich irgendwie rüber? Kann ich eigentlich darüber springen? Du kannst schwimmen halt. Und wenn hier jetzt großer Tang- und Pflanzenteppich wäre, könntest du vielleicht darüber laufen. Aber nein, Spaß, du hättest dafür kurz Aber es war eine gute Idee. Unter anderen Umständen. Und ich hätte es gerne gemalt. Ich habe nämlich extra den grünen Fineliner hier gehabt. Nein. Nice. Okay. Geahnt. Dann warte ich jetzt okay. Mit dem Schwert. Das bringt uns zu Peek und Kloppenburg. Ihr seht jetzt, wie Peek unten hervorbricht, ins Wasser springt und sich auf den Weg auf die andere Seite macht. Dashed. So. Und jetzt hier sich wie die muskulöseste Meerjungfrau aller vorne auf den Bug stürzt, da langsam hochzieht und so eine Blutspur hinter sich zurücklässt, als sie darüber schwimmt. Das allerdings leider auch seine Action beendet. Und Kloppenburg, ach ja, hier, der jetzt Mariana hat und sie einfach nur in der Ecke sicher hält und unter dem Fuß weiterhin einen squirmenden Attentäter hat und immer mal wieder den Druck erhöht, wenn er versucht, sich zu befreien. Was ihm unter keinem Umstand gelingen kann, tatsächlich. Das ist geil, ne? Ich mag die beiden. Ja. Das bringt uns zu Mariana und Adrian. Ja, die beiden da erstmal in der Sicherheit bleiben. Jetzt allerdings Adrian auf Lisbeth zugeht. Alles gut, alles gut. Wir haben das unter Kontrolle. Deine Chefs kämpfen da oben und hier unten, siehst du, ihr geht's auch schon besser. Und Mariana hört einfach so. Und ich sag, ihr geht's auch. Alles gut, okay, entspann dich. Und Lisbeth jetzt einfach nur sich so um sein Bein und so ein bisschen zu weinen anfängt. Das bringt uns wieder zu der Gang. Er zieht jetzt das Schwert endgültig an, guckt Kloppenburg an, nickt ihm einmal zu, rennt an ihm vorbei, springt ins Wasser und schwimmt in die Richtung. Kassiert einen Schlag of Opportunity eventuell? Nee, er ist gerade dabei, sich da rauszupacken. Ja, ja. Hängt da mit einer Hand dran. Das machen wir mal. Des Realismus halber nicht. Er steppt über Lucien hinweg. Und ihr seht jetzt, hört jetzt wie und jeweils zwei Schüsse abgefeuert werden. Ich liebe Knarren in D&D. Sind so schön unzuverlässig. Au! Okay. Der wird sich selbst umbringen, ich sag's dir. Ich hoffe, hat er verdient. Er ist nicht scharf, sie zu reparieren. Wegwirft und zwei weitere Schüsse. Okay, dann trifft. Und der trifft nicht. Pft, pft. Auch die Waffe wegwirft, allerdings. Aha. 20. Er kriegt 6 Schaden. Okay. Niemand von ihnen jetzt noch bewaffnet ist. Nur mehrere schwelende, verdrehte Metallreste, die von diesen Waffen übrig geblieben sind, am Boden sind. Sie alle jetzt, ja, auf Masse produziert werden. Sie alle jetzt allerdings keine von Klatz. Was du kannst! Im Vorbeigehen, auch hier aus Verstecken, jetzt lange, lange, schmale, milchige Schwerter hervorziehen und sich jetzt Kloppenburg oder Peek, wer weiß, entgegenstellen. Das bringt uns wieder zu Lucien. Okay. Das ist immerhin geschafft. Das bringt uns zu Shem. Gut. wie weit? Es ist eine neue Runde, ne? Haben sich die Boote bewegt? Vielleicht. Oh yeah, baby. Okay. Ich steppe da raus. Wie weit ist... ich möchte gerne hierhin. Würde ich das schaffen? Sind das 30 Fuß? Kannst du messen? Warte, wo ist denn der Boy, der gerade ins Wasser gesprungen ist? Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Achso, den habe ich weggemacht, damit ich das Ding bewegen kann. Mhm. Hier. Also beziehungsweise... Kannst du das einmal messen, wie weit weg das ist? Das Schiff? Oder der Typ? Nee, der Punkt hinter dem Typen... Also dieser Punkt hier. Dieser Punkt. Ja, genau. Ich sehe es von hier nicht. Ja, es sind ungefähr 50 Fuß. Okay. Nö, dann gehe ich sozusagen, ich habe jetzt wahrscheinlich, ich schätze mal so 10 Fuß meines Movements verbraucht. 5, tatsächlich nur. 5. Komme ich zum Sessel, wo ich gerade war? Der Sessel... Vorne am Bug? Ah, hier, der? Yes. Ja, gerade so mit 30 Fuß. Ja, cool, dann gehe ich da hin. Entschuldigung. Tut mir leid, hol mir mein Messer hier und verpasst dem Schwimmer ein Shadowblade. Okay, gib mir mal einen Angriff mit Disadvantage, weil er halb unter Wasser ist, du ist dunkel? Ein Meter über ihm bist. Und hier draußen ist es nicht so dunkel wie unten tatsächlich. Okay. Hier ist immer noch durch den Hafen beleuchtet. Und, also ich hätte, okay, also nicht, nee, okay. Kein Shadowblade-Kram. Kein Shadowblade-Kram, Disadvantage. Du, das sind immer noch 22. Das trifft. Sehr schön. Hat er mich... Ich denke, der kriege ich wahrscheinlich nicht, ne? Weshalb würdest du Sneak Attack? Weiß ich auch nicht, weil er mich eventuell nicht sieht oder so. Nee. Du bist nicht hidden. So, nee, das stimmt. Das sind immer noch 15. Okay. Ja, als du ein befriedigendes Tsch hörst und so ein bisschen Blut siehst, wie es im dunklen Wasser verwässert und gibt es hier Haie? Untertauchen. Finden wir es heraus. Ja, hey, yeah. Ja, das wär's. Okay. Das bringt uns zu Johann, der sich wieder nach vorne beugt und zwei Schüsse auf den Kollegen da vorne abgibt. Einmal. Achso, nee, er hat ja jetzt die von Klatt, ne? Ja. Wie ist die durchgeladen? Ein Schuss ist noch drin gewesen. Okay, und er einen Schuss abgibt. Willst du das nehmen? Ja, das ich würfel in meinem Beutelchen hier, das cockt. Jetzt aber, so, noch besser. Das wurde immer besser. Gott sei Dank. Er ihn in den Oberkörper trifft. Hast du die Daten von der? Und ja, ich weiß, dass es ein D12 ist und der Rest ist ja gerade nicht so wichtig. Plus 4. Genau. Bei dir. Plus das ist den da vorne, das ist halt 21. Ja, als er auch einmal zur Seite gefetzt wird und er jetzt auch so ein großes Loch hier hat, das sie verklatt in ihn hineingerissen hat. Oh, oh Gott, ich habe diesen Rückstoß vermisst. Mit den kleinen Dingern, es ist einfach nicht dasselbe. Einmal durchlädt und sich bereit macht für den nächsten Schuss. Das ist ein Vorderlader, ne? Also, ja, sorry. Stimmt, du hast recht. Das bringt uns zu Wilhelm. Richtiger Vorderlader, willst du 10 Runden benutzen, um ihn durchzuladen? Das ist ein verklappt Vorderlader. Der geht schneller. Plop. Aus irgendeinem Grund. Das sind, nee, Wir hatten, Papierpatronen. Ja, das war's, genau. Das ist das Ding. Ja, außerdem hat er, der hat auch dieses Revolver-Ding, dass du so ausklappen kannst und dann reinpacken kannst. Glaube ich, hatten wir gesagt. Oder war das was anderes? Nee, das war noch. Achso, das war das Turak-Ding, stimmt. Das war die Revenge. Stimmt. So weit sind wir hier nochmal. Anyway. Anyway. Gut, mein Movement ist 25. Kannst du ganz gucken, ob ich darüber komme. Also du kommst mit 25 locker hier hin. Und im Wasser hättest du eher halbes Movement. Das heißt, du würdest hier irgendwo ins Wasser geraten. Allerdings, warte mal. Kommt dieses Schiff auch auf uns zu? Allerdings kommt das Schiff halt auch auf euch zu. So. Gut, liegt noch irgendwo die Van Clark Pistole von meinem Bruder? Die liegt hier. Gut, dann nehme ich mir die erstmal. Okay. Lad die durch. Okay, die ist halt gemissfeiert. Das heißt, du müsstest eine, ich weiß nicht, ob es bei dir eine Action oder eine Bonus-Action ist, um die zu reparieren. Wo steht das? Ich glaube, es ist tatsächlich, ja, es ist eine Action. Du kriegst es irgendwann, dass du es als Bonus-Action machen kannst. Ja, genau. Meine ich mich zu entsinnen. Ja. So. Genau, also möchtest du deine Action benutzen, um sie zu versuchen zu reparieren? Oder möchtest du sie... Ja, das würde ich machen. Okay, dann gib mir einen Tinker-Check, also D20 plus Sleight of Hands in deinem Fall. Das ist eine 18. Okay, du guckst das einmal an, du siehst, eine der Patronen ist einfach zu früh gezündet. Prügelst den Scheiß da raus, machst es ein bisschen sauber, haust es wieder zusammen. Man wird es nach der Schlacht nochmal irgendwie sich angucken müssen, aber vielleicht für ein paar Schuss geht's noch. Okay, dann bewege ich mich nach vorne. Ja. Dahin, dass ich sozusagen nur noch die nächste Runde benutzen kann, um rüberzukommen. Jo. Benutze dann meine Action Search. Okay. Und, ja. Würde dann nochmal auf den Typen in Gelb ballern. Okay. Mit der anderen Waffe. Jo, ein Schuss ist noch in der Kammer drin. Ein Schuss ist noch drin. Allerdings hast du, ja doch, genau, du hast deine Action benutzt, Action Search, genau. Genau. Das... Nein. National One. Okay. Oh nein! Was ist das für ein Kack? Nein! Ja, und du hörst ein Haha, als Wilhelm, als Johann kurz hervorkommt. Ja, sorry. Scheiße. Wisst ihr, was das beste Feed für den Ganzlinger ist? Ja. Luck, ja. Ah, ja. Das bringt uns zu Peek und oder Kloppenburg, der jetzt hier aus dem Wasser aussteigt. Und sich auf den ersten hier vorne stürzt und ein bronzener Schlagring fängt das Mondlicht ein, als es auf den herunterprasselt. Liebe Jungs. Das trifft auch. Und ja. Ich mag diese rohe Gewalt. Es ist einfach dieses Humane sozusagen. Ich habe den Pugilist irgendwann online gefunden. Danke an, ich wusste mal, wer ihn gemacht hat. Amerikaner, großartige Klasse. Werde ich auch irgendwann nochmal im Stream spielen. Das Ding ist, ich liebe Pugilist so sehr, ich will ihn nicht in einem One-Shot. Er ihm den ersten Schlag verpasst. Er instinktiv einen Schritt zurückgeht, jetzt mit dem Schwert, sich wieder so ein bisschen in Position geht, bevor er reagiert, den zweiten Schlag reinkriegt. Er jetzt kurz in so eine Kämpferpose geht, bevor er sich blitzschnell bewegt und einfach mit der anderen Hand, die den Schlagring nicht nochmal zwei aus der Deckung in ihn reinprügelt, was auch trifft. Und was in der Tat auch trifft. Er ist Sweet Science? Nein. Ich glaube nicht. Nee, er ist Square Circle. Ah, okay. Ja, stimmt, das ist die normale Bonus-Action. Ja, okay. Und während der erste, wie gesagt, der erste schon, der zweite schon, und dann fängt er sich so ein bisschen, bevor einfach aus der Unterhand und er einfach nach hinten umkippt und jetzt bewusstlos auf Lucien einfach drauf fällt. Ja, aber auch schon ziemlich viel Schaden durch Johann und auch einen Wilhelmschuss davon getragen hat. Währenddessen er sich weitermacht mit dem medizinischen Wissen, das ihm zur Verfügung steht, Mariana mit einem Healers Kit zu heilen. Da sind wir. Nice. Okay, das bringt uns zu den beiden. Adrian, der jetzt sieht, wie Mariana so ein bisschen ihr Auge wieder aufschlägt, eilt an ihre Seite und ist so... Das ist nicht, wie ich mir diesen Abend vorgestellt habe, meine Liebe. Und sie guckt ihn an. Ist es das jemals? Und er ist... Das nächste Mal plane ich wieder. Und fällt einfach wieder in Ohnmacht. Das bringt uns zu der Gang hier. Er disengaged von ihm und springt ins Wasser, macht sich auf den Weg. Er schwimmt hier weiter rüber, dasht und zieht sich jetzt da hoch. Steht jetzt... Warte mal, schafft er das überhaupt? Muss gucken wir doch erstmal. Ja. Zieht sich da hoch, steht jetzt auf dem Schiff. Hat das Schiff in der Hand und guckt sich um. Macht sich doch ein Schiff, also weil er eine Stichwaffe in der Hand hat. Ah, ein Schiff. Snitches getting stitches. Mhm. Und er macht einen Death Saving Throw, den er schafft. Okay, das bringt uns zu Lucien. Komm schon, Boy. Oh. Komm schon, Boy. Geschafft, ich bin stabil. Okay, als ich, wie wir wissen, deine Atmung reguliert, du ein bisschen weniger ausblutest und deine Träume von wirbelnden, stürmischen Seeszenen, in denen du gerade elendig untergehst, von prallen Tentakeln runtergerissen wirst, jetzt so ein bisschen ruhiger werden und du jetzt einfach nur vor dich hin treibst. Ja, das bringt uns zu Shem. Ist der Typ... an Johann dran oder der geht Richtung Johann. Basically ist es erstmal so und er ist gerade erstmal gelandet und guckt sich nur um. Johann ist hier hinter dem Sofa in Deckung und würde wahrscheinlich demnächst wieder hervorkommen, um zu schießen, hat ihn also noch nicht gesehen und ob er ihn registriert hat, weißt du nicht. Er hat bis jetzt einfach nur dich gesehen und Wilhelm gesehen. Okay, dann Bonus Action. Ja. Geben wir ihm noch mal ein Shadow Blade. Okay. Natural 20. Okay, trifft. Yes! Das sind 13, 26, 31. Okay, ohne Sneak Attack? Und, weiß nicht, kriege ich eine Sneak Attack durch irgendwas? Okay. Okay. Ja, ich dachte, da wäre Sneak Attack. Ich habe eine Natural 20 gewürfelt, deswegen habe ich es. Ich habe 13 und dann verdoppelt und dann plus 5. Mhm. Sind 31. 31. Hä, was, wenn ich eine Natural 20 würfel? Dann verdoppelt die Würfel, die du würfelst. Und dann benutze ich mein Movement, um mich wieder Richtung Häuschen zu begeben. Okay, 30 Fuß. Jo. Joink. Okay. Das bringt uns zu Johann, der auf wow! und pfft, auch gleich schießt. Oh, come on. Verdammt! Und ja, er die von Klatt wegwirft und sich jetzt zurückzieht. Nicht wegwerfen. Er kann es nicht reparieren. Wisst ihr, welche Rasse sehr gut mit Feuerwaffen umgehen können muss? Halblinge. Warum? Weil die einzeln dodgen können. Wilhelms dran. Social Justice Warrior. Ja, Wilhelm. Geht direkt zu ihm und gib ihm direkt mit dem Gladius eins. Okay. Schade, dass ich hätte gerne so eine Fähigkeit, dass ich irgendwie eine... Dieses Shield, das kannst du doch. Du kannst auch Leute auch prone knocken mit deinem Shield. Ne, nee, das kann jeder Charakter. Das kannst du als, wenn jemanden angreifst, kannst du einen der Angriffe aus deiner Action ersetzen mit einer Shop-Action. Und damit kannst du jemanden prone knocken oder ihn bis zu 10 Fuß, glaube ich, wegschieben. Ja, das würde ich gerne machen. Ich würde meinen ersten Angriff dazu verwenden, ihn vielleicht prone zu knocken. Okay, dann gib mir bitte einen Athletics-Check. Das ist der, glaube ich, müsste der erste oder zweite Skill da sein. Mit 13. Okay. Ja, du rennst von der Seite in ihn rein. Mit einer 4 schafft er das trotz eines sehr hohen Dexterity-Scores nicht. Und bretterst einfach basically in seinen Oberschenkel rein und wirfst ihn zu Boden. Und ja, hättest jetzt deine nächste Angriff mit Advantage, meine ich. Jetzt würde ich meinen Gladius mit Advantage in seinen Kopf reinstecken. Okay, gib mir einen Angriff mit Advantage. So. 14. Du darfst nochmal würfeln, wenn du Advantage hast, um zu gucken, ob du mehr würfelst. Achso, vielleicht. Nee. Das sind 22. Okay, das trifft. Schön. Und jetzt... Nein, das ist nicht so viel. Was denn? Achso, ist auch ein G6, Quatsch. Oh, ja, das sind 11 Damage. Okay. Ja, du einmal von oben in ihn reinstichst und es einfach wirklich durch seine Brust in das Deck darunter bohrst. Du allerdings siehst, wie er sich unter dieser Sturmmaske und durch einfach so... Es ist ein magischer Waffe, ne? Genau, einfach immer noch anguckt. Einmal langsam blinzelt und du hörst jetzt so Flüssigkeit, wie sie hochgewirkt wird und jetzt so unter dieser Maske hervorläuft. Er dich immer noch anguckt und immer noch zu atmen scheint, immer noch aktiv zu sein scheint. Das bringt uns zu ihm hier, der einmal tritt, zwei Angriffe gegen... Aha. Und einmal Natural 20, okay. Und ihm einfach den Kopf zertritt, ihn wegkickt, Lucien unter den Arm nimmt und sich auf den Rückweg macht. Und hier unten weiterhin romantischer oder auch nicht romantisch platonischer, müsst ihr euch mehr mit befassen, um das rauszufinden, was da die Dynamik zwischen denen ist. Shit passiert. Das passiert da auch, das passiert da auch. Damit sind wir wieder bei denen. Er kommt jetzt auch an. Versucht hier hoch zu klettern, was ihm auch gelingt. Und ja, guckt sich um. Hallo. Und benutzt auch eine Bonus-Action, um eine weitere Waffe zu ziehen. Steht jetzt da mit einem kurzen Dolch und einem dieser längeren, langgezogenen, schmalen, wie gesagt, so milchig weißen Schwertern. Und ja, er guckt jetzt zu dir hoch. Benutzt halbes Movement, um aufzustehen. Kriegt er eine Attack of Opportunity? Solange er sich nicht aus seiner Nahkampfreichweite rausbewegt, nicht. Okay. Steht jetzt auf und ja, schlägt nach dir. Das ist eine 21. Ja, trifft. Das ist eine 25. Trifft auch. Okay. Das ohne Rüstung macht echt nicht so viel Spaß. Wir haben es uns ausgesucht, wir hätten auch mit Rüstung hingehen können. Ja, aber ich finde das schön, dass ihr den Flavor aufrechterhalten habt. Ich mag das immer ganz gerne. Das sind einmal 17 Slashing Damage. Kann ich keinen Bleistift benutzen? Und einmal 9 Slashing Damage. 17. Genau. Und das bringt uns wieder zum Ende. Als... Und die Boote praktisch kurz davor sind, miteinander zu kollidieren. Das bringt uns zu Lucien, der stabil rumhängt. Ich glaube, ich bin down. Ich bin tatsächlich down. Nee, du hast echt? Hast du überhaupt schon Schaden abgekriegt? Naja, er hat am Anfang von der Salve was abgekriegt. Und auch nicht eine 21 oder eine 27. I don't know. Das ist das Ding, wenn man keinen Bleistift dabei hat. Tja. Kinder immer einen Bleistift. Du hast einen Bleistift in der Hand. Ja, jetzt. Ich habe mir den geklaut gerade, deshalb. Während du versuchst, deinen Rechenweg weiter nachzuvollziehen. Ja, ich denke, ich bin einfach down. Das ist, was es ist. Okay. Sind wir bei Shem. Mist. Du siehst down. Jetzt, wie einfach zwei... gezielte Schläge. Wilhelm, der wie gesagt, ein ausgebildeter Kämpfer ist, allerdings nicht so schnell reagieren konnte, ein versucht zu blockieren, sich ein bisschen vertut, der eine Schnitt über ihn rüber geht und der andere einmal von oben durchgeführt wird, ihm in den Schenkel ins Deckboard rauszieht und er mit der flachen Hand einen mitkriegt und gegen die Reling prallt und offensichtlich bewusstlos ist. Shit. Shit, shit, shit. Sekunde. Ah, okay, nee. Der Typ ist schon ganz schön angeschlagen, der ihn gerade verhauen hat, ne? Du bist dir nicht sicher. Er hat mehrere Schusswunden. Er hat eine einfach schlitzartige Wunde, durch die du auch fast schon so ein bisschen Licht durchdringen siehst. Aber für den Moment scheint er noch zu stehen. Und ist der Typ, der gerade hochgekommen ist bei uns? Der hat von allen noch am wenigsten abgekriegt, tatsächlich. Okay. Dann gehe ich Richtung Bug, soweit ich kann. Mhm, hierhin so? Ja. Okay. Entschuldigung. und Shadowblade wieder. Never okay. Change a winning team. Es wird Zeit, die Münze zu benutzen. Okay. Ich habe in meiner Downtime eine Münze bekommen. Wir werden noch eine Sendung dazu machen. Sehr schön. 21. Okay. Du merkst, wie du für den Moment ein bisschen überwältigt wirst. Es ist zu viel. Du siehst Luciens bewusstlosen Körper, wie er von einem eigentlich Fremden gerade zu euch wieder rübergeschleppt wird. Das Blut im Wasser um euch herum ist praktisch rot. Der Boden hier ist durch Wein, Wilhelms und Johanns Blut auch praktisch rot gefärbt. Von innen hörst du immer noch so ein bisschen das leise Wimmern von Lisbeth und so das erstickte Atmen von Signora Grimaldi. Und wie instinktiv greifst du so ein bisschen in deine Tasche, du umspielst diese Münze, du erinnerst dich dann, okay, das ist nicht das Stressigste, was du erlebst, es ist, okay, und du kommst wieder ein bisschen zu dir, du erinnerst dich an diesen Moment, als du einfach, wie gesagt, als du nicht für dich selber denken musstest, als du einfach nur der Reißzahn einer vielzahnigen Bestie warst, atmest einmal tief durch und pfuh, ohne viel nachzudenken, fliegt das Shadowblade los und trifft das Ziel, würfel deinen Schaden. Hm. 17. Okay. Fliegt ihm einmal hier am Hals vorbei, öffnet ihm die Kehle. Du siehst jetzt rotes Blut über sehr, sehr bleicher Haut, das jetzt anfängt, sich über dieses schwarze Wams zu verteilen. Er jetzt zu dir rüberguckt, so sein eigenes Blut, das an ihm runterläuft, nachdem er sich einmal daran fasst und entgeistert guckt, läuft runter die milchig-weiße Klinge, mittlerweile hauptsächlich in sein eigenes Blut und das Wilhelms getaucht. Guckt weiter auf dich zu, streckt den Finger nach dir aus. Komm! Und beginnt jetzt, sich auf dich zuzubewegen. Das bringt uns zu Johann, der einfach nur der Messer vom Tisch nimmt und nach dem hier vorne wirft. Komm schon, Bruder. Trifft tatsächlich. Geiler Typ. Digga, so muss mein Anwalt sagen. So ein Anwalt möchte... Entschuldigung, ich habe so einen Anwalt tatsächlich. Und sich das Messer tief in die Brust des Gegners hier bohrt. Das bringt uns zu Wilhelm. Du gibst mir deinen ersten Death Saving Throw, bitte. Also ein Constitution Save. In dem Kasten oben. Nicht geschafft. Jetzt eine 9, ne? Okay. Genau, der erste nicht geschafft. Du in deinem Inneren merkst, so wie du jetzt langsam wird dir kälter. Du merkst, wie so diese Nässe unter dir, der ganze Wein. Und dann merkst du die Wärme deines eigenen Blutes, das so langsam deine edle Kleidung von innen füllt. Du guckst so ein bisschen an dir runter, wie so aus dir raus, siehst du, wie dieser weiße Radkragen von innen immer röter wird, als du langsam beginnst, aus den Schnitten, die er dir gegeben hat, auszubluten. Ja, er mittlerweile hüpft einfach nur noch rüber, nimmt Lucien mit sich und greift jetzt ihn einmal von hinten und versucht, ihn mit dem Kopf gegen die Wand zu schmettern. Beziehungsweise versucht es erstmal ihn zu greifen. Okay. Er allerdings mit anscheinend zu dem Zucken seines Ohres unter der Maske hört, dass etwas hinter ihm landet und gerade noch schafft, nicht mal sich umdreht, einfach nur nach unten geht und so die massige Hand von entweder Pek oder Kloppenburg einmal gegen die Wand prallt, als er jetzt zurück mit dem Ellbogen versucht, ihm einen weiteren Schlag gegen den Kopf zu verpassen. Wieder nicht trifft, er sich jetzt komplett zu ihm umdreht und ihm einfach nur einen Handkantenschlag gegen den Unterarm verbringt, was ihm den Ellbogen nach oben und er über ihm hinweg schwingt und jetzt er den Schlagring aus der einen Hand fallen lässt, unten aufhängt, einmal versucht von unten nach oben durchzuziehen. Jetzt muss ich tatsächlich auf die Stats gucken. Die Boje hat sich leider bewegt. Ja, das ist okay. Ihr seid ja auch näher gekommen, das ist alles Absicht. Ihn allerdings diesmal jetzt unter dem Kinn trifft. Und, falscher Würfel. Ah. Okay, nicht so gut. 7 plus 13. Ihn trifft er allerdings anscheinend nicht perfekt trifft. Ihr seht eine kleine Druckwelle. Er sich jetzt wieder zu ihm und diesem zungenlosen Fluch ihm entgegenstößt und sich bereit macht, weiter anzugreifen. Adrian und Mariana machen ihren Schritt da drin. Damit sind wir wieder bei den Was Gegnern. Was machen die denn? Ich liebe dich. Verlass mich nicht. Was sollen sie denn machen? Sollen sie hier rauskommen? Nein, ich werde dich nie verlassen. Er jetzt. auf Shem zukommt. Er von ihm disengaged. Und obwohl nein, erst ja doch hier reinrennt. Motherfucker. Ja, das bringt uns zu euch beiden. Ja. Zwei Angriffe mit dem Schwert, ein Angriff mit dem Dolch. Mhm. Voll, weißt du was? Nein, er hat kein Dolch. Er hat einfach Wilhelms Gladius mitgenommen und führt das in der, führt das in der Offhand. Also, erster Angriff ist eine 20. Shield. Okay, also einmal durchzieht, das Shield eröffnet, so klirr, die Waffe einmal abprallt. Shield, aber es trifft trotzdem. Ach so, ich habe 15, geht auf 20 hoch. Okay, dann trifft's. Aber dann möchtest du trotzdem Shield benutzen? Also vielleicht das Ding ist so, ich kann jetzt entweder Shield benutzen und drei Angriffe versuchen auszuwarten oder einmal Uncanny dodgen und einen Angriff halbieren. Your also decision. Benutze ich jetzt Shield und hoffe, dass er... Dass aber sonst warte doch vielleicht auf den nächsten, der dich nicht treffen, also damit du keinen Space Dot verschwendest. Weißt du, was ich meine? Ja, dann kassiere ich den. Ich kassiere den. Aber den kassierst du ja eh. Ja, aber den würde ich nur halb kassieren. Ach so, ja. Verstehst du, was ich meine? I do. Choices! Also, du kriegst erstmal den Schaden. Damit, ja, komm, damit machen wir erstmal den Schaden. Damit machen wir erstmal weiter. 12. 12 Damage. Okay, steh noch. Zweiter. Das ist eine 28. Trifft. Okay. 14 Damage. Und jetzt einmal der Stich mit dem umgedrehten Gladius von Wilhelm. Der ist plus 1, ne? What? Bist du so siehst du. Ja. Okay. Das sind dann tatsächlich nur eine 13. Trifft nicht. Okay. Als er den bisschen zu groß anscheinend Gladius einmal von unten hochziehen möchte, du das allerdings schaffst, mit einer deiner Unterarmplatten kling zu parieren und jetzt weiter um ihn rumgehst. Er allerdings nicht besonders happy damit aus. Und du siehst jetzt, das Einzige, womit er emoten kann praktisch, ist seine Körpersprache und seine Augen. Und merkst, wie er sich weiter zusammenkrümmt und weiter einfach jetzt auf dich getrieben ist und sein eigentliches Ziel so ein bisschen aus den Augen verloren hat für den Moment. Okay, ich, für allerdings, den Flavor habe ich da den Spruch benutzt, deswegen ist ein Space Lord. Okay, allerdings jetzt von unten weiteres Getöse erklingt, als er sich versucht, auf einen der vielen Leute da unten zu stürzen. Wer das ist, erfahrt ihr allerdings gerade nicht, weil niemand da unten ist. Das bringt uns zu Lucien Shem. Der Typ ist runtergegangen, ne? Ja. Würde ich ihn noch erreichen? Oder würde ich in die Nähe, würde ich noch so mich so hinstellen können, dass ich ihn sehen kann? Hast du Dark Vision? Ja. Okay. Dann würdest du dich so hinstellen können, dass du ihn sehen kannst zumindest. Ich benutze meine Bonus-Action, um zu disengagen. Okay. Und schau, ist der Typ im Nahkampf mit jemandem? Er steht tatsächlich im Nahkampf, ja. Mit Kloppenburg oder Peek, der gerade vor ihm aufragt. Dann kriegt er jetzt ein Messer in den Rücken von mir. Okay. Äh, 20. Okay. Hast auch Advantage, weil er dich nicht kommen sieht. Also 0. Easy Beats. Okay. Weit über 20. Du rennst von hinten auf ihn zu und haust ihm einfach nur den Messer. Den Messer, ja. Haust ihm einfach nur den Messer. Den Messer in den Rücken. Los geht's so. 22. Okay, das reicht. Als du einfach an ihm hochspringst, oben ihn rein und ihn damit zu Boden wegziehst und du jetzt vor der erhobenen Faust, in dem ein bronzener Schlagring und ich mach's ohne es viel zu kommentieren, einfach die Faust runternimmt, dich jetzt so ein bisschen, dich so ein bisschen uneasy anguckt, bevor er sich einfach wieder nur so mehr oder weniger beschützend und ich, vor die Gruppe ich, innen stellt. Ich drehe mich auch dann mit dem Rücken zu ihm und guck zu ihm. Okay, Wilhelm, Death Save. Geschafft. Ja, geschafft. Okay, sehr 20. gut. Wäre ich wieder down, ne? Mhm. Dasht nach vorne, fällt um, stellt sich wieder auf, rutscht auf einem Eiswürfel auf. Auf seinem eigenen Blut. Steht wieder auf, zieht sich hoch und stellt sich jetzt in Nahkampf mit denen. Die beiden machen ihren Shit da unten, damit ist er wieder dran. disengaged, rennt hinterher und du hörst von hinten nur Schritte, drehst dich um und siehst jetzt wieder, wie drei Klingen auf dich zugeflogen kommen. Schade, das hat keine... 26. Uncanny dodge ich. Okay, 21 und 28. Ist okay, cool. Okay. Ah, ich hab da so einen Trick. 10. 15 Damage. Ich bin down. Okay. Ja, und einfach nur, zack, so du nach dem ersten einfach schon die Augen schließt, als du merkst, wie die Haut aufgerissen wird, merkst noch, wie zwei weitere Klingen kreuzförmig in dich reingeführt werden, einmal zur Seite abgeschliffen wirst. Und er, unwissend ob dem, was noch passieren könnte, an dir vorbeitritt und die dramatische Kamera, die für den Moment da bleibt, auch wenn deine Augen weggehen, sehen jetzt, wie er zu Peek und oder Kloppenburg aufguckt, kurz durchatmet und sich bereit macht, den nächsten aus dem Weg zu räumen. Das bringt uns zu Lucien Chem. Und ich werf mich auf ihn mit allem, was ich habe. Okay. Er sich umdreht, zu dir guckt. Ich krieg wahrscheinlich keinen Advantage, ne? Nee. Das reicht trotzdem, das ist, benutze auch Fury of the Small übrigens, um den Schaden zu machen. Okay. 25. Okay. Nee, 1d4. Sneak Attack ist es, weil er im Nahkampf mit jemand anderem steht. Das tut er, ja. Och, Motherfuckers. 10, 14, 19, 28. Okay. Reißt ihm mehr oder weniger den einen Arm mit dem Messer aus dem Gelenk. Du siehst jetzt, wie Blut anfängt zu spritzen. Er sich umdreht, den Gladius von Wilhelm fallen lässt. Das Schwert weiter umdreht. Zu Kloppenburg oder Peek hochguckt, zu dir umguckt und ihn einmal... Ich gehe nur ganz cool so einen halben Schritt zurück, nicht aus der Nahkampfreichweite, und guck den Bodyguard an und sag, bringst du einen... Das bringt uns zu... Was mache ich meinen nutzlosen Bruder? Ich wollte gerade sagen, das bringt uns zu Johann, der jetzt hochguckt über einen umgeworfenen praktisch Flascheneimer, in dem Eis und kühl gehaltene Sprudelweinflaschen war, der umgekippt wurde, rüberkraxelt, über den Sessel rüberkraxelt und jetzt zu dir hingeht und versucht, dich zu stabilisieren. Reißt sich so seinen Kragen ab, packt ihn so um deine Wunden, reißt sich seine Hemddinger ab und versucht, dich irgendwie zusammenzuflicken mit einem Medicine Check. Hey, das kommt tatsächlich über das Genötigte, womit du stabil bist für den Moment. Okay. Und du so ein bisschen kurz zu dir kommst und Johanns besorgtes Gesicht vor dir siehst, wie er auch komplett ruiniert aussieht. Sein halber Bart, die Reste seines Bartes halt einfach weggesprengt durch den einen Missfire, seinen Kragen in Fetzen um ihn herum, weil er versucht hat, dich damit irgendwie zusammenzuflicken, und sein gesamtes Äußeres einfach nur eine Ruine. Aber zumindest ist er für dich da. Das würde uns zu dir bringen, allerdings bist du noch out of commission. Und ja, damit ist er jetzt dran. Okay. Na also. Greift ihm am Hals und schmettert ihn einmal gegen die Wand. Okay. Und ja, schmettert ihn einmal gegen die Wand, schmettert ihn nochmal gegen die Wand, schmettert ihn nochmal gegen die Wand, bis Adrian ihm die Hand auf die Schulter hält. Wirft ihn mehr oder weniger nur auf den Boden, wie so eine Marionette, der die Fäden durchgeschnitten wurden, in sich zusammensackt. Und noch kurz ein paar Mal hektisch, hastig atmet, bevor anfängt so jetzt ein Fluss einfach nur dickflüssigen roten Blutes aus ihm rauszufließen und auf dem Boden sich zu verteilen. Und liest mir so eklig alles. Und für den Moment Ruhe auf dem Schiff einkehrt. Ich sage, wir nicht jetzt mit dem anderen Stift zusammen und fangen Feuer? Da ich bis jetzt das ich immer habe als erstes bewegen lassen und das als zweites, ja, ist tatsächlich so, dass es knapp aneinander vorbei schippert. Ja, würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir unsere Pause. Oh, das ist ein cooles Ende. Können uns alle einmal kurz entspannen. Und ja, wir sind, jetzt ist es fast schon wieder 8, meine Güte. In was machen wir immer 15 Minuten? Ja, sonst Viertel nach 8 sagen, wenn es so kurz vor 8 ist. Nee, es ist 20 vor 8. Ach, easy. Dann sagen wir einfach 5 vor 8. Genau, um 5 vor 8 sind wir wieder da. Ja, gucken, wie es gleich weitergeht. Bis gleich. Ja, gerade nicht das Terrain, ne? Nicht, ja. Halt sind wir schon online? Ja. Environment. Jetzt sind wir modern Stadt. Hallo. Moin. Hallo, meine Damen und Herren, wir sind wieder da. Wir sind wieder back in action. Ja, also wir lesen natürlich den Chat. Wir hätten auch gerne Terrain. Aber ich kann halt nicht immer nur mit denselben drei Sachen arbeiten. Sprich, wenn ich mal ein bisschen was Exotisches machen möchte, wie jetzt halt so ein Kanal-Brawl, dann muss ich halt improvisieren. Aber auch das kann sich bald ändern. Oh, oh. Exakt. Wir sind da an ein, zwei Sachen dran. Ja, also deshalb, wir entwickeln uns stetig fort und ich hoffe, man kann das eine oder andere Mal über meine Zeichenkünste hinwegsehen. Ich fand das super. Ich fand das auch super. Ich fand das auch sehr bildlich. So. Und ich finde, man hat alles gesehen. Die Brote haben sich bewegt, wir haben uns bewegt. Ich denke Bruder auch. Haben sich bewegt, Gegner haben sich auch bewegt. Alles bewegt so. Sich. Oder jemand will uns irgendwie von Dwarvenforge einen Full Package schenken, schenken. Auch schinken gerne. Nehmen wir. Instant. Ja, so ein richtig dicker Serrano. Also. Please. Ich habe schon ungefähr bei 4 Gewinnspielen mitgemacht, was das angeht. Ja, ich auch. Ich kriege so viele Newsletter. Lasst mich euch ein Bild malen. Wir befinden uns auf einer Barkasse, die jetzt durch einen etwas mit weit aufgerissenen Augen grachten Kapitän wieder in Richtung des Westtorhafens zurück kapitänisiert wird. An Bord ist das vollkommene Chaos. Wunderschöne Sessel, alte Ledersessel, aufgeschlitzt, umgefallen, von Kugeln durchbohrt. Wie gesagt, kostbare Weine, Sprudelweine, Liköre zerschossen, überall auf dem Boden verteilt, Glassplitter überall, Blut vermischt mit Wasser, vermischt mit anderen Spirituosen, fließt über die Planken des Bootes. Und ja, für den Moment kehrt Ruhe ein. Ich suche mir eine heile gebliebene Flasche Wein. Ja, die Gesetze der Narrative erfordern, dass du eine findest. Wundervoll. Entkorke sie. Mit den Zähnen bitte. Ja. Gut. Nehm einen Schluck. Geh zu Adrian. Adrian. Hast du ein Glas? Oh Gott, ja, warte. Ich gebe ihm eine Scherbe. So, nachdem alle sinken so ein bisschen in diesem Bootshäuschen zurück. Es ist nicht der Moment für Gläser. Deshalb sind die Deglenden auch ein bisschen weiter, weil wir einfach irgendwann so, gesagt haben. Ich gehe an ihm vorbei und nehme ihm die Flasche ab und trinke einen großen Schluck und gib's meinem Bruder. Der klopft dir nochmal auf die Schulter. Hat dich so ein bisschen ins Leben zurückgeholt. Du hast so ein HP, Lucien, du auch. Genau. Und wie das die Deakländer machen, wenn sie gerade extrem viel erlebt haben und extrem viel irgendwie um ihn rum passiert ist, schweigen wir. Ich schnapp mir dann wieder die Flasche, geh nochmal zu Lisbeth für die Nerven. Jetzt weißt du, warum wir dich so großzügig bezahlen. Wir müssen definitiv nochmal über das Gehalt reden. Gerne. Sehe ich Marianne? Ja, die wird praktisch getragen von Peek oder Kloppenburg. Ich würde gerne hinhumpeln, nachdem ich mir erstmal selber 10 HP wiedergegeben habe und ihr meine Hand auflegen. Und ihr. Atem wird ein bisschen ruhiger, ich schlägt jetzt schwach die Augen auf. Ich gebe ihr 15 Hitpoints zurück. Oh, mille grazie. Gern geschehen. Sehe ich, warum ich so viel Pech hatte. Ich hatte meine Knöpfe hier offen. Adrian, verdammt, klingt einmal kurz neben so das Weinglas. Es hat so einen kleinen Sprung, den er mit seinem Daumen zuhält. Ach so, ja. So, kommt so von unten, kommt so. Ich wollte eigentlich nur was sagen, aber trotzdem vielen Dank. Okay. Gut. Nicht das erste Mal, aber sie werden kreativer. Gut, auf folgende Art und Weise gehen wir damit um. Wir sind auf dem Wasser zu angreifbar. Wir suchen uns das nächste Pier, legen an, schlagen uns durch die Straßen durch. Müssen eins unserer Kontore erreichen, da sind wir sicher. Wenn wir Glück haben, erreichen wir das Kontor, bevor die Wache uns erreicht. Ich würde ungern jetzt noch aufs Wachhaus gehen müssen. Morgen kann ich meine Anwälte vorbeischicken. Ja, viel Glück. Ich denke. Ich guck einmal ganz kurz meinen Bruder an. So. Hat er juristisch korrekt? Ist das juristisch korrekt? Was schlägst du vor? Ist das juristisch korrekt oder sollten wir vielleicht anders vorgehen? Ich glaube, der Mann weiß, was er tut. Andererseits, ich möchte nicht der Wachkapitän sein, der Adrian von Dijk nachts um, wie spät haben wir es? 8 noch aufs Wachhaus zitieren möchte. Klar. Ich nehme mir alle Schusswaffen und repariere sie. So gut es geht, okay. Ich fessel und lade sie durch unseren Freund. Wie mit den Verfahren, ja, ich denke mal, wie gesagt, wenn wir es schaffen, nicht den Wachen in die Arme zu laufen, können wir sie unserem Sicherheitsdienst übergeben. Ansonsten müssen wir sie leider den Wachen übergeben. Allerdings habe ich starkes Interesse davon, die Investigation meinem Sicherheitsdienst zu überlassen. Nun, mir scheint, diese Kreaturen sind euer Problem. Das ist richtig. Ich ziehe mal die Maske runter. Ja, und du siehst, es sind Menschen. Allerdings sehr blasse Haut, das Zahnfleisch schwärzlich, dunkel, allerdings nicht irgendwie vermoderte Zähne, sondern relativ normal, vielleicht ein bisschen gelblicher als sonst. Ein bisschen eingefallen, ein bisschen, ja, die Haut ist sehr, sehr bleich. Nicht strahlend weiß, sondern gib mir mal einen Medicine-Check oder einen Investigation-Check, worin du besser bist. Oh naja, 16. Mangelnde Lichtverhältnisse vermutlich. Ja, ansonsten ein bisschen gekrümmt, durchsuchst sie, nichts dabei. Nicht mal Taschen. Ich schnapp mir eine von diesen milchigen Klingen. Ja, super ausbalanciert, die Waffe eines Mörders. Nicht besonders. Irgendwas dazwischen. Zwischen Langschwert und Rapier vermutlich. Aber eher Langschwert tatsächlich, von dem Gewicht her. Ich guck mal so, kann ich damit umgehen? Das ist halt keine Finesse-Waffe. Ja, nichts für mich. Wir können euch beim nächsten Pier absetzen. Ich denke, Peek und Kloppenburg kriegen uns gut durch die Straßen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alleine weitergehen. Ehrlich gesagt, finde ich, ist das eine ganz gute Idee. Wie mir scheint, kann Adrian gut auf sich selbst aufpassen. Und ich denke, wir sind fertig hier für heute. Mir geht es eher darum, ob wir auf uns aufpassen können. Ich glaube auch, das ist eher das Problem. Wir sind zusammen stärker. Und zwei Krieger mehr ist besser als zwei Krieger weniger. Und wir sind die Leute, die hier Business machen wollen. Die Leute haben genauso viel Interesse, uns zu uns umzubringen, jetzt wo wir dabei sind. Das denke ich nicht. Ich meine, sie hätten mich töten können. Aber stattdessen sind sie an mir vorbeigeeilt. Das Ziel waren Adrian und seine Buchhalter. Gut, können wir uns ganz kurz zusammen sprechen, ganz kurz, zu dritt? Schon Interesse daran, dass das funktioniert. Also das sollten wir nicht vergessen. Also wir haben mehr Interesse an einem lebenden Adrian als an einem toten. Ja. Also an sich sowieso. Nun, ehrlich gesagt interessiert mich Geld herzlich wenig. Ich bin nur hier, um Shem und Talia zu unterstützen in ihrem Vorhaben. Und nach dem, was heute Abend hier passiert ist, weiß ich nicht, ob ich diesem Mann vertrauen kann. Außerdem weiß ich nicht mal mehr, ob ich diese Arkebuse an den Mann bringen möchte. Wenn Donnerbüchsen in so kurzer Zeit so viele Schüsse abfeuern können, was könnten sie dann aus der Technik rausholen, die wir ihnen verschachern? Für ein paar Goldmünzen. Wir wissen ja nicht... Halt! Ist eine von diesen Knarren hier? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Möchtet ihr euch danach umgucken? Ja. Ja, unbedingt. Okay, also Adrian sieht jetzt, wie ihr beide so ein bisschen eure Blicke... Bevor wir auseinandergehen, einmal kurz, wie wir jetzt verbleiben. Ich habe alles ganz gerne durchorganisiert. Ihr könnt gerne mit uns ins nächste Kontor kommen. Da sollten wir vorerst sicher sein. Allerdings, wenn ihr erstmal Abstand suchen möchtet von den Ereignissen des heutigen Abends, ist auch das legitim. Ich würde gerne ein kleines Meeting nochmal einberufen, dass wir ein bisschen nochmal über das Geschehene reden können. Und Mal erzählt uns doch vielleicht, dass wir unsere Rüstung und Waffen mitbringen sollten. Ich konnte nicht erwarten, dass hier im Herzen von Helvend ein Attentat auf mich verübt werden soll. Das scheint aber nicht der erste Attentat zu sein. Das stimmt, das ist allerdings das erste im Herzen von Helvend. Wo waren die anderen? In Neu-Goldenheim, auf dem Weg nach Neu-Goldenheim. Ist allerdings schon eine Weile her. Allerdings nicht so gezielt. Es Wer sind diese? Noch nie gesehen. Wer versucht sie umzubringen? Inside. Keine Ahnung. Inside. Jo, bitte. Zehn? Natürlich eins. Er scheint genuine zu sein. Carla tippt Peek oder Kloppenburg auf die Schulter und er lässt sie so ein bisschen runter. Nun, es gibt viele, die daran interessiert wären, Adrian oder auch mich aus dem Weg zu räumen. Marianne. Ja. Die Gilden, die Stadt selber. wir sind sehr erfolgreich. Es ist schwer. Ansonsten, nun, es gibt mächtige Mördergilden auf der Welt und ich nehme an, ein hohes Kopfgeld ist mittlerweile auf uns ausgesetzt, einfach weil wir reich, mächtig und erfolgreich sind. Guck mich mal, was ist mit der anderen Barkasse eigentlich? Wo fährt die hin? Die müsste inzwischen in Flammen aufgegangen sein. Ein Riesending, alle müssten da hinfahren. Das ist so die absolute Aufmerksamkeit. Ich muss ehrlich gesagt sagen, die Barkasse ist das Letzte, worum ich mir gerade Gedanken mache. Können wir sie sehen, ganz kurz, bevor wir... Ja, wenn du kurz rausgucken möchtest. Ich möchte ganz kurz gucken. Also ja, also hinter dir jetzt irgendwie so gute 100 Meter entfernt mittlerweile. Aber es gibt keinen Steuermann, der sie führt. Anscheinend nicht. Also schwer zu sagen. Ja gut. Aber sie sorgt für Ablenkung. Nun. Ich würde ganz kurz. Lass uns eine Sache klar machen. Wir bleiben geduckt und wir müssen einmal ganz kurz die Barkasse ein bisschen schützen, falls wir jetzt noch von Weitem irgendwie abgeschossen werden. Könntet ihr mir dabei behilflich sein, die anderen Möbel so weit an die Ränder zu schieben, dass wir ein bisschen Schutz haben? Ja, ich würde dir helfen. Ich lege dir noch einmal die Hand auf. Oh, nice. Zehn Hitpoints zurück. Einer von euch beiden, helft ihn mal bitte. Einer nickt und geht auch an Deck. Also, ja, das ist halt ein bisschen peinlich. Ich hoffe, das wirft jetzt nicht so allzu negatives Licht auf eventuelle Geschäftsbeziehungen. Allerdings wolltet ihr uns besser kennenlernen und ich meine... Und wir wissen immerhin, dass jemand euch ermorden möchte. Ich finde, das ist ein sehr intimes Detail. Also hey, ihr kennt mich schon ein bisschen besser. Verzeiht, ich überspiele Unsicherheit durch Humor. Das habe ich von meinen Eltern. Das habe ich von meinem Dungeon Master. Ich muss euch beiden recht geben. Kann ich nicht trauen? Das konnten wir vorher auch nicht. Es hat sich nicht groß was verändert, außer dass wir zusammen eine größere Überlebenschance haben als alleine, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass wenn wir ihm helfen, dass wir vielleicht in einer besseren Verhandlungsposition sind. Aber weißt du was, Johann? Ich bin Johann. Entschuldigung, Wilhelm. Ihr seid euch so ähnlich. Wie Brüder. Mir ging es witzigerweise von Anfang an nicht um Geld. Es geht hier nicht um Geld. Verstehst du? Hä? Warum dann hierher kommen? Ich will, dass dieses Ding weiterentwickelt wird. Weil ich eine kleine Version davon haben möchte. Ich möchte eventuell, dass so viel Geld fließt, dass es so etwas wie eine Lebensgrundlage gibt für die letzte Million. Mhm. Damit wir irgendwann nicht mehr in Auftrag von irgendjemandem unterwegs sind, sondern irgendjemand in Auftrag von uns unterwegs ist. Oder wir machen können, was wir wollen. Hört das gerade, Kollege? Also ich meine, außer Adrian. Ihr geht jetzt raus, so wird jedes gesprochene Wort von euch hören. Gehört. Das kann er auch ruhig hören. Also ihr sitzt alle basically gerade auf so ein paar umgekippten Fässern und so einem Kohlehaufen unten im Lagerraum, so trinkt noch ein bisschen Bier, trinkt noch ein bisschen was von dem Wein und unterhaltet euch. Also nichts, was ihr jetzt gerade beredet, ist intim. Und in dem Moment, wo einer aufsteht, also ihr wurdet halt gerade basically gebeten, kurz noch dieses Gespräch zu Ende führen, bevor ihr euch über das Schiff verteilt und so weiter. Deshalb, sobald ihr aufsteht, ist die Unterredung halt vorbei, aber solange ihr noch im Kreis seid und nicht aktiv aufsteht, wird alles gehört. Sobald ich das realisiere, sage ich auch nichts für ungut. Na, ihr wart gestern schon, also vor 5 Minuten schon sehr deutlich. Also, nein, ich kann das komplett nachvollziehen. Allerdings, wenn es Unabhängigkeit, die ihr sei, Unabhängigkeit ist, die ihr wollt, können wir das auch regeln. Ihr könnt auch unabhängig im Dienst von Kontrakt sein. Ich habe kein Problem, ich habe kein Problem mit Zusammenarbeit. Ich habe kein Problem damit, wenn wir darum gebeten werden, Dinge zu tun. Ich brauche nicht mal Gold als Bezahlung. Darum geht's nicht. Wenn ich Gold will, kann ich mir welches besorgen. Nicht so viel Gold. Nun, ein Mann braucht auch nur. Ich habe auf der Straße gelebt. Ich komme aus einem Dorf, wo wir die Rinde von den Bäumen geschabt haben, wenn wir nicht genug Essen hatten. Ich komme klar. Die feinen Herren, sie hatten Bäume. Weißt du, wie viel man für einen Rinden-Sandwich... Wo wir den Rost vom Metall geleckt haben, als wir hungrig waren. Das ist ganz schön... Okay. Ja. Ich habe von Halblingen gehört, die das gemacht haben. Da sind wir schon wieder. Gut, das wir ist eine... Wir brauchen einfach unsere Sachen wieder. Und dann wird es eine neue Unterredung geben. Ich würde sagen, wir bleiben zusammen, bis wir zum Kontor sind, damit wir alle im Schutz der Masse unterwegs sind. Wenn wir heute nicht hier gewesen wären, wärt ihr alle tot. Stellen wir das einfach mal fest, ohne angeben zu wollen. Stellen wir das mal fest. Wenn dieser Mann nicht sein Leben aufs Spiel gesetzt hätte und rübergesprungen wäre auf das andere Schiff, wären wir alle tot. Wenn dieser Mann seine Feuerwaffe nicht dabei gehabt hätte, wären wir alle tot. Und ihr wärt es zumindest. Vielleicht hätten sie ein paar der anderen verschont. Ihr wärt tot. So. Das ist super wahr. Nun, ihr seht, mit welcher Entschlossenheit wir uns für andere Leben einsetzen können. Soweit, so gut. Wenn das Ganze hier wie eine Geschäftsverhandlung ablaufen soll, was mir zuwider ist, nur um das nochmal zu betonen. Dachte, das ist sehr gut. Danke. Dann bleiben wir bis zum Konto zusammen. Unsere Wege trennen sich, wir holen unsere Sachen, wir ruhen uns aus. Und meine Leute werden sich mit euren Leuten in Verbindung setzen. Wir machen jetzt einen Treffpunkt aus, der nur unter den Anwesenden bekannt sein wird. Nicht eure Leute, nicht unsere Leute. Wir machen hier jetzt einen Treffpunkt aus. Ein sogenanntes Gentleman's Agreement. Hussa. Wie die Elfen sagen. Nun, dafür müsste ich meinen Terminplan konsultieren. Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, das ist nicht egal. Okay. Ihr Terminplan liegt blutend in den Armen ihres Wachmannes. Warum fragen Sie ihn nicht einfach? Das ist meine Logistikerin. Unsere Logistikerin. Das ist keine einfache Assistentin. Ich weiß, es ist gerade viel passiert, aber wir müssen ja deshalb nicht wieder alle Regeln der Zivilisation aus dem Fenster werfen. Wir können gerne zusammenbleiben, wie gesagt, ihr könnt im Kontor auch gerne übernachten. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen erstmal unsere Wege und versuchen erstmal wieder auf geschäftlicher Ebene aufeinander zuzukommen, bevor wir uns auf persönlicher Ebene nähern. Und ich sage das zu euch und ich sage es aber auch so ein bisschen plakativ, damit ihr es hört. Jemand, der gerade mit dem Leben davongekommen ist, spricht normalerweise anders. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber Kontrakt bin nicht nur ich. Kontrakt sind noch etliche andere Leute, die sich darauf verlassen, dass jeder seinen Job richtig macht. Ich weiß nicht, ob ihr nur das nur weil seht. Ich gerade fast gestorben wäre, heißt es nicht, dass ich einfach meinen Job vernachlässigen kann. Ich möchte mit euch zusammenarbeiten, weil ich persönlich ein großer Anhänger von euch bin. Ihr seid authentisch, ihr seid durchschlagskräftig und außer ihr fühlt euch gerade bedroht, sei es durch mich oder sei es durch wer auch immer das heute Abend war, seid ihr sehr sympathisch. Daran möchte ich festhalten. Ich bin gerade gereizt, ihr seid gerade gereizt. Lasst uns aufeinandertreffen, lasst uns zusammensetzen, lasst uns über das Geschehen hier lachen und lasst mich überlegen, wie ich euch an Bord bekomme. Ihr habt heute euren Punkt klar gemacht, gebt mir die Möglichkeit, darüber nachzudenken und ich werde meine Punkte nochmal klar machen. Wir haben keinen Abschluss für dieses Gespräch gefunden. Diese Barkasse vorhin war schlimmer als ich heute Morgen im Ernsten Rat. Ihr vergleicht euch mit einem Mordanschlag? Naja, ich bin auch in die Versammlung geplatzt und danach ging nichts mehr. Jetzt geht auch nichts mehr. Ihr seid mit dem Kopf woanders. Er guckt mich an, als würde er der Nächste sein, der mir den Schädel einschlagen möchte. Und nun, euer Anwalt scheint ein bisschen, hat auch einen abgekriegt. Wir sind einfach gerade nicht in der Höhe. Ihr sagt Sachen, die ihr bereuen werdet. Kommt in einer Sache auf mich zu. Machen wir jetzt einen Treffpunkt aus. Einen Punkt, einen Termin. Jetzt. Nicht mit eure Leute, unsere Leute, bla bla bla. Jetzt, hier, unkompliziert. Ohne Trara, ohne irgendwas anderes. Von mir aus in einer Kneipe, von mir aus auf der Straße, von mir aus in einem Büro, von mir aus in einem bewachten Hochhaus. Mir egal. Hier und jetzt. Mehr will ich nicht. Und wie wär's mit morgen früh in eurem Konto, wenn wir uns ausgeruht haben in eurem Konto? Morgen früh haben wir einen Termin bei der Admiralität. Aha, der kann man ja, der muss da wohl verschoben werden. Schickt doch eure Leute hin. Nein, das war Lisbeth, die das gerade eingeworfen hat, weil sie den Termin gestern für euch gemacht hat. Ach, Entschuldigung, Lisbeth, dann verschiebt den bitte. Danke, Lisbeth. Na gut. Das ist sehr lieb von dir. Sagen wir um 12 für ein spätes Frühstück. Gut. Okay. Gut. Aber ihr habt das mitgekriegt, dass wir uns jetzt in dem Konto ausruhen werden, ja? Nein. Dann beginnen unsere Wege. Wir gehen erstmal zum Konto. Und dann trennen sich unsere Wege und wir ruhen uns dort aus, wo wir normalerweise rumkommen. Warum würden wir uns nicht im Konto ausruhen? Das ist doch viel sicherer. Da sind seine ganzen Wachleute. Und ich werde nicht mit 11 Hitpoints durch die Straße von Herr Wendt gehen, wenn gerade nicht kommt. Ich werde nicht haupttot durch die Straße von Herr Wendt gehen. Mit zerfetzter Kleidung. Und diese Kreaturen waren offensichtlich nicht hinter uns her. Das ist der einzige und einfache Grund dafür. Du schaffst das schon. Das ist fraglich. Doch, das kriegen wir hin. Ich helfe dir. Ich caste Third Level Spell Aura of Vitality und starte damit über eine Minute lang unsere Hitpoints wieder auf Max zu kriegen. Okay. Also. Ah, okay. Ihr seht, wie Lucien ein sehr angestrengtes rauslässt, so er sich für einen Moment ein bisschen anspannt und ihr einfach merkt, wie innerhalb der nächsten Minute ihr einfach vollgestopft werdet mit Lebensenergie. Alle Leute, die sich in diesem Weg fast schon so viel Heilung tun. Ich weiß nicht, ob es voll wird, aber ich rolle einfach mal ein bisschen. Schön und dann, wir gehen einfach mal davon aus für den Moment. Es wird auf jeden Fall nah dran kommen. Ich wollte gerade sagen. Au! Aua! Gut. So, jetzt, wo wir diese Penetration alle gefühlt haben. Also, wir verbleiben folgendermaßen. Ich werde morgen einen Kurier nach euch schicken. Ja, gut. Warum? Wir haben doch jetzt einen Treffpunkt ausgemacht mit einer Zeit. Ich verstehe es nicht. Das ist tatsächlich eine Frage. Ich will es verstehen. Schön. Wir sind gerade im Begriff, die größte Expedition zu planen, die unser Unternehmen jemals unternommen hat. Das braucht noch seine Weile. Innerhalb der nächsten Woche wollen wir aufbrechen. Ich habe Dutzende Gespräche zu führen. Ich habe vor Dutzenden Leuten Dutzende Gefallen einzufordern. Und so leid es mir tut, mein Leben ist nicht das wichtigste Rädchen in dem Ganzen. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr es gerade beschützt habt. Und ich bin euch weiterhin sehr, sehr dankbar, wenn wir weiter im Gespräch bleiben werden, weil ich wirklich, wirklich, wirklich daran interessiert bin, mit euch zusammenzuarbeiten. Aber es gibt einfach gewisse Sachen, in denen meine persönliche Präferenz, die wäre, mich morgen mit euch auf ein Fratzbrödel an die Gracht zu setzen. Fratzbrödel. Darauf kann ich einfach nicht eingehen. Und ich hoffe, dass ihr es in euch findet, mir auf diese Art und Weise entgegenzukommen. Wir haben noch einen Termin gemacht. Jetzt. Ja. Wundervoll. Ja. Wozu? Ich möchte es einfach nur wissen. Nein, ich lasse ihn hier in Ruhe. Aber ihr habt leider meine Frage nicht beantwortet. Es ist tatsächlich eine reine Interessensfrage. Wozu ein Kurier? Falls er sich verspätet. Was ist, falls was dazwischen kommt? Was ist, wenn der Verteidigungsminister nochmal mit mir reden möchte, wegen der letzten Abstimmung? Dann sag doch, falls ich mich verspäte, was ist, wenn der König, schicke ich einen Kurier. Was ist, wenn der König nochmal was von dir möchte? Dann sag doch, falls ich mich verspäte, schicke ich einen Kurier. Ihr wisst schon, Offenheit, Transparenz und so. Gib mir einen Persuasion-Check. Jetzt setze ich ihn ein. No. Das sind 7 plus... Das sind 8. Guck dich an. Und will gerade ansetzen, spürt eine Hand aus seiner Schulter. Der sich umguckt und... Gut. Morgen um 12. Ganz kurz. Bumsen, wann haben wir den Termin in der Admineralität? Um 11. Wollen wir morgen um 1 sagen? Nein! Nein! Um 12? Ja! Okay, um 12. Okay, um 12. Was sagst du dazu? 12 oder 1, wollen wir vorher zur Admiralität oder? Nee. Nun, wir können vorher zur Admiralität gehen, aber vielleicht müssen wir unseren Termin dort unterbrechen, damit wir rechtzeitig uns mit Adrian treffen können. Das ist eine gute Idee. Wir verschieben die Admiralität dann, wenn es uns gefällt. Also cancel ich den Termin? Nein, nicht cancel. Bei der Admiralität. Herr van Dijk, bitte missversteht nicht meine Abgeneigtheit dieser ganzen Sache gegenüber. Hm. Nun, ihr seid in unsere Verhandlung geplatzt. Habt uns eine Einladung gegenüber eine Einladung ausgesprochen. Und dann wären wir beinahe getötet worden an diesem verheißungsvollen Abend. Und es ist, nun ja, nicht gerade zuträglich gegenüber unserer Beziehung. Während er spricht, das versuche er. Suche ich eine Knarre. Okay. Ja, ich helfe ihm. Nun, genau dieser erste Eindruck ist es, den ich gerne mit weiteren Treffen, auf die ich genug Zeit habe, mich darauf vorzubereiten, wieder aus der Welt schaffen würde. Aber nun gut. Mariana, mit wem waren wir heute Abend eigentlich verabredet? Herr Braunstein. Aha. Kenn ich Herr Braunstein? Wie gesagt, hast du letztes Mal, glaube ich, schon drauf gewürfelt, Lothar Braunstein, recht hohes Tier in der, auch, ich glaube, sogar in der Büchsenmacher-Gilde. Mhm. Aha. Erinnere mich, nach ihm zu schicken. Ja. Gut. Morgen um 12. Wo wollt ihr? An eurem Kontor. Nun, an einem Kontor oder an unserem Hauptquartier? Was für euch besser passt. Gut, dann ich nenne euch die Adresse. Lisbeth, wärst du so nett, um das aufzuschreiben? Ich guck Johann an mit endlich wieder ein Halbling, der mitschreibt. Das war das Schlimmste im Norden. Es gab einen Halbling, aber er konnte nicht schreiben. Das ist das Problem am Norden. Man kann sich nicht mehr auf die Halblinge verlassen. Nein. Die Halblinge, das Fundament der Gesellschaft. Okay. Und Adrian geht jetzt einmal rüber und diktiert Lisbeth die Adresse, während Mariana da bleibt. Danke. Ja, geschehen. Wir sehen uns morgen. Mhm. Begleitet ihr uns jetzt noch zum Kontor oder nicht? Ja. Sehr gut. Wenn ihr wollt, wir müssten da wahrscheinlich sogar ein paar ein bisschen frische Kleidung haben. Das wäre sehr schön. Ich kann Italienisch gesprochen. Seid nicht so streng mit Adrian. Er steht unter sehr viel Druck zurzeit. Und er versucht immer, sich sehr zurückzunehmen. Und nun, es lastet sehr viel auf seinen Schultern. Wie schon mein Freund Lucien sagte, unsere Art hier ist keine persönliche Abneigung. Ich glaube, wenn ihr uns ein wenig Zeit gibt, werden wir sehr gut miteinander zurechtkommen. Es ist einfach, ihr seid sehr, sehr offen, sehr direkt, sehr ehrlich. Es fällt uns ehrlich gesagt ein wenig schwer, das an uns heranzulassen. Deshalb auch die Kommunikation durch Kuriere. Persönlicher Kontakt ist ein wenig mit Schwäche negativ konnotiert. Je mehr Leute für einen agieren, desto größer wirkt man. Je weniger Zeit man für persönlichen Kontakt hat, desto fleißiger ist man. Ich kenne das auch anders, aber wir mussten uns diese Art aneignen, um hier Fuß zu fassen. Es ist schwer, das wieder zu verlernen. Adrian weist sehr viel Geduld mit euch auf. Er möchte euch wirklich dabei haben. Und das er spricht für uns alle. Und wir erkennen das auch an. Aber verzeiht mir, wenn ich das sage, man kann den Goblin aus der Bleichenküste entfernen, aber man kann die Bleichenküste nicht aus dem Goblin. Sagt mir, welche Rolle spielt... Gott, ich hab den Rezept. Haben wir jetzt so eine Knarre gefunden eigentlich? Ja. Sagen wir es so, ihr führt noch das, ihr müsst sagen, ich stehe auf und suche nach einer Klarheit. Achso, das habe ich eigentlich gar nicht. Ja, hast du, aber dann hast du dich wieder ins Gespräch eingebracht. Ich habe gesagt, schnell losgehen, ich komme gleich nach. Ich habe bis zu dem Punkt, wo ihr aufhört zu reden, so reden wir halt noch. Okay, klar. Deshalb. Er hat mich gebeten, aufzustehen und eine zu holen. Ich sage natürlich gerne. Okay. Und ich stehe jetzt auf und suche eine Pistole. Okay. Adrian meinte gerade, er sei nicht der Einzige, der mit Kontrakt arbeitet. Wen gibt es noch so? Gibt es darüber irgendwelche öffentlichen Sachen? Steht nicht in einem Gildenbuch, wer der Geschäftsführer ist? Nun, Adrian ist der Geschäftsführer, aber die anderen Mitglieder von Kontrakt, zumindest die, die nicht so sehr mit der Öffentlichkeit in Kontakt treten, bevorzugen gerade auch durch die Meinung der Gilden über uns und das Ansehen in der Stadt eher anonym zu bleiben. Allerdings, je mehr Zeit ihr mit uns verbringt, desto besser werdet ihr uns kennenlernen und desto mehr von uns werden wahrscheinlich das Bedürfnis verspüren, mit euch in Kontakt zu treten. Sehr interessant. Okay. Und nicht jeder von uns ist so öffentlichkeitswirksam wie Adrian oder ich. Und sie gibt dir sein bezauberndes Lächeln und zwinkert dir einmal zu. Ja, du gib mir mal einen Investigation-Check mit Advantage. Tatsächlich, es ist nur eine Frage der Zeit, nicht des Ob. 19, nee. Ich gehe auch los. 21. Also, an Deck befindet sich tatsächlich... Entschuldigung, köstlich, diese Apfel. keine der Schusswaffen, weil die alle auf dem anderen Schiff malfunction sind und dann auf einer brennenden Barkasse gerade in den Westtorhafen hinaus oder in die Bucht des Fortschritts voraustreten. Genau, als du dich unter Deck weiter umguckst, bemerkst du, dass die keine der Waffen dabei hatten, sondern nur Messer. Nee, die hatten Waffen dabei. Sorry. Ja. Ja, du findest tatsächlich zwei. Ich möchte sie direkt angucken. Ja. Eine gebe ich dir, eine behalte ich. Wonach möchtest du gucken? Was denn? Ach, wenn hilf mir mal. Krank wäre, wobei. Kann sich gut aus jetzt. Zu gucken, was das für eine Waffe ist. Woher soll ich das wissen? Ich kann mit denen schießen. Aber du bist ein Fang, klar, verdammt nochmal. Ja, aber du weißt ganz genau, dass ich mich immer gelangweilt habe. Was meinst du, warum er mich in die Stadt zu den Gilden geschickt hat? Also 17 plus... Ich möchte erstmal gucken, wer hat sie gebaut? Mhm. Wer, sozusagen, was ist das Prinzip dahinter? Mhm. Warum kann es so schnell schießen? Mhm. Und erkenne ich das Holz, das Material sozusagen daran, kann ich irgendwen dahinter irgendwie... Also, das Siegel... Aha, ein Siegel. Also du suchst erstmal nach dem Siegel. Also wenn du wissen willst... Oder ich möchte erstmal wissen, wie es funktioniert. Wenn es eine... Okay, pass auf. Du willst wissen, wie es funktioniert? Ja. Ich habe keine Ahnung von Waffen. Allerdings, was du siehst, ist, dass es auf eine ziemlich experimentelle und dadurch sehr risikoreiche Art und Weise funktioniert. Du hast das Gefühl, jemand hat praktisch ein Konzept genommen, das im Großen sehr, sehr gut funktioniert und sehr, sehr normal funktioniert, versucht immer kleiner zu machen. Und das, worüber wir vorhin geredet haben, dieses Revolvermagazin. Mhm. In den Diglanden wird seit einiger Zeit irgendwie geforscht, das gut hinzukriegen, dass es halt gleichzeitig das Risiko minimiert, aber halt den Output an Schüssen maximiert. Dieser jemand scheint diesen letzten Schritt geknackt zu haben. Mhm. Es ist nicht elegant, aber es ist funktionstüchtig. Du siehst auch, es ist sehr zusammengezimmert. Was auch erklärt, warum die so schnell kaputt gegangen sind. Es muss deine Waffe so, es gibt, sie kann auf 10 verschiedene Arten kaputt gehen, aber du kannst sie auf 10 verschiedene Arten reparieren. Diese Waffe kann auf 30 verschiedene Arten kaputt gehen und wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Hm. So, es ist einfach, es wird zusammengehalten durch Mucke, Spucke und Klebeband, aber wenn man dieses Konzept noch ein bisschen ausarbeitet, Halleluja. Allerdings, ja, das Risiko, dass es bei der Benutzung kaputt geht, ist enorm hoch. Mhm. Und es ist halt sämtliche Sicherheitsvorkehrungen und sämtliche Sachen, die irgendwie das Pulver in den Kammern davor geschützt haben, zu igniten, bevor es die Sache ist. Sämtliche Sachen wurden für Concealment, also für praktisch Versteckbarkeit und schnelle Feuerung aus dem Fenster geworfen. Gut, ich steck, also dann, ja, Siegel. So. Siegel, findest du tatsächlich eins? Mhm. Es sieht, sieht ungefähr so aus. Also das, was in dem Kasten drin ist. Es ist genau da, wo du eins erwarten würdest. Jeder Büchsenmacher und jeder Waffenschmied in der Stadt ist verpflichtet, die Waffen, die er herstellt, mit einem Siegel, was er halt bekommt, wenn er bei der Gilde registriert ist. So, um halt gleichzeitig erstmal festzustellen, dass halt keine Kontrabandwaffen verkauft werden und dass jede Waffe, die verkauft wird, halt auch von der Gilde verifiziert wurde und dass natürlich auch nur Gildenmitglieder Waffen verkaufen können. Gut, so. Wer ist das? Gib mir einen Investigation-Check. Würde auch History gehen? Ja, von mir ist auch History. 10. Keine Ahnung. Nie gesehen. Fuck. Also die Art kommt dir bekannt vor. So, nicht jeder macht da jetzt irgendwie was mega Kreatives draus. Ja. Das meiste besteht aus Anfangsbuchstaben oder Initialien oder so ein Krimskrams. Mhm. Manche gehen halt so weit, machen irgendwie das Familienwappen, aber das so als Säureätzung da rein. Aber um Familienwappen zu haben und das, ne, muss es alles schon ein bisschen hochwertiger sein. Und es kommt dir nicht bekannt vor. Ich frag Adrian, ob er es kennt, ob er das Siegel schon mal gesehen hat. Sehen nicht irgendwie alle von den Gildensiegeln gleich aus. Ich sage einen kleinen zwergischen Diss und gehe weg und pack die Knarre ein und möchte sie bei der nächsten Gelegenheit nach Hause schicken. Ja. Gut verpackt. Sodass man ich werde dir die Stats zukommen lassen. Mir bitte auch. Ich möchte, dass meine Family sich das anguckt und vielleicht was Geschicktes draus passt. Ihr hört jetzt von oben eine recht zittrige Stimme als ein gerachten Kapitän in grauer, wie heißt das, Kontraktuniform einmal klopft und so in eure Runde einmal guckt. Ja, wir wären jetzt an Pier 27 angekommen. Allerdings, und ihr hört jetzt von draußen schon so ein Räuspern, allerdings sind wir hier nicht alleine. Und ihr seht so Adrian, so. Sind eure Gegenstände alle registriert? Ja, die klar. Ich an mir trage. Dürre Pässe dabei? Ja, klar. Ja. Du liebst Pässe. Achso, oh, Moment. und diese Pistole? Gib sie mir. Ich habe einen Schein, ich darf das. Okay, hier. Ich gebe meinem Anwalt, gebe Johann noch eine. Der packt ja seine ein, dann packt er noch ein paar mehr ein. Geht das? Das sind Beweismittel. Du möchtest, dass ich Beweismittel wegschmuggle? Dafür könnte ich mein Medaillon verlieren. Das sind keine Beweismittel, die haben wir gerade gekauft. Von Wilhelm. LDD. LLD? Wilhelm, das sind wahrscheinlich nicht registrierte Waffen. Du möchtest, dass ich jetzt einfach so willy-nilly nicht registrierte Waffen von einem Tatort wegschmuggle? Oh, fuck that. Kannst du nicht Sachen unsichtbar machen? Nein. Ich könnte Sachen verstecken an meinem Körper, aber meine ganzen Klamotten sind kaputt und sehr eng anliegend. Lagebesprechung. Adrian beugt sich jetzt immer vor. Ich möchte, dass diese Untersuchung bei Kontrakt bleibt. Allerdings, wenn das der ist, der ich denke, der es ist, wird das nicht passieren. Könntet ihr die Investigation weiterführen? Dann würde ich sämtliche Vertragsverhandlungen gegenüber der Wache verschweigen. Mhm. Ihr geht zur Wache, meldet euch an. Die Wache wird das eh auslagern wollen. Wenn hier wird von Attentätern geredet, Feuerwaffen und so weiter. Der wird seine Männer nicht riskieren wollen. Wir würden eh irgendwelche Abenteurer ranziehen. Eventuell würden sie sogar auf Kontrakt zutreten, allerdings nicht, wenn wir involviert sind. Bietet euch an, die Investigation zu übernehmen. Ich meine, ihr wollt mehr über uns rausfinden, investigiert in Leute, die uns umbringen wollen. Ich bin sowieso daran interessiert, rauszufinden, wer das ist. Und übrigens, ich trete nochmal so leicht gegen den Gefesselten so. Oder er? Naja, das ist ein Gefangener der Stadt. Allerdings, wenn ihr die Investigation übernimmt, könnt ihr ihn vielleicht einmal angucken. Vielleicht könnt ihr am Verhör teilnehmen. Ich will wissen, was da passiert, aber sie werden es nicht unserem Sicherheitsdienst überlassen. Die Waffen, hey, werden sie einkassieren oder wir versuchen sie wegzuschmuggeln, aber ich kann das gerade nicht registrieren. Ich bin im Dienst der Stadt, er ist ein Anwalt und ihr... Nun, wenn ihr versuchen wollt, in dieser Stadt noch irgendwie einen guten Namen zu haben, dann solltet ihr nicht versuchen, irgendwelche Beweismittel weg. Und ihr hört jetzt von draußen ein... Darf ich eintreten? Oh Gott. Oh, also, Sekunde! Ja, gut, nehmen wir. Oder? Was sagst du, Marschall? Ich bin dagegen. Was möchtest du machen stattdessen? Ich denke, das ist nicht unser Bier. Ich vertraue diesem Mann nicht. Das ist alles, was der zu sagen hat. Gut. Der Marschall hat gesagt. Ich bin Marschall in Kriegszeiten. Das hier ist kein Krieg. Was war das denn gerade? Was möchtest du machen? Hast du einen Plan? Einen weitergehenden Plan? Ich bin dann mal so frei. Ja, kommen Sie rein. Und ihr hört jetzt, wie mehrere Stiefelpaare, die Barkasse betreten. Und der Kapitän jetzt auch nochmal zur Seite tritt. Und mehrere Gestalten jetzt, so ein bisschen es sind nur drei Treppenstufen in die Dunkelheit mittlerweile. Habt ihr die Kohleklappe so ein bisschen aufgemacht, dass es ein bisschen Licht in dem Bereich gibt. Und ihr seht, ein Halbling, der runtergestiefelt kommt, trägt einen langen Trenchcoat, ein bisschen eine bronzene Plakette an einem bisschen zertretenen Hut, drei Tage Bart, dicke Zigarre im Mund, wird von einem kleinen... Ihr habt so ein Wesen noch nie gesehen. Es sieht aus, als wäre es mal ein Hund gewesen. Solche Augen, eingedrückte Schnauze und scheint sehr mühselig sowohl laufen als auch atmen zu können. Allerdings... Für manche ist es vielleicht süß, sehr gebogene Beine, läuft sehr tief und atmet die ganze Zeit so ein bisschen. Hinter ihm drei Wachen, bronzene Helme, drei Zahnräder. Ja, der Hund trägt, nein, der Hund trägt tatsächlich eine Dienstmarke um den Hals. Wie gesagt, drei Wachen, alle mit den etwas kleineren Ausführungen der Arkebusen bewaffnet, die ihr auch schon gesehen habt in den Straßen von Helvent. Bronzener Harnisch, lederne Kleidung, Wappen der Dieklande. Einen wunderschönen guten Abend, Madame et Messieurs. Ich bin Kommissar Gérard Legrand. Legrand. Ah! Wir fangen den Abend auf diesem Fuß an. Hervorragend. Nun gut, bitte treten Sie einmal vor. Name und Person. Pischler, bitte aufschreiben. Ja. Wilhelm Philippus van Klatt. Aha. Weiter, Gildenmitglied. Gildenmitglied der Büchsenmachergilde. Natürlich. Gut, das reicht mir schon. Alle bitte einmal an Deck treten. Einmal bitte alle auf den Steg treten. Wir werden in Ruhe die Persönlichkeiten aufnehmen und lässt noch einmal den Blick durch den Raum scheinen. Oh, und ich sehe, wir sind heute in prominenter Gesellschaft unterwegs. Herr van Dijk. Und Adrian steht einfach einmal nur auf, um auch einfach ihn in Körpergröße so ein bisschen zu überragen. Le Grand. Nun, in welche Merde haben Sie sich denn schon wieder reingeritten, mein Freund? Ich wurde auf meinem eigenen Schiff beim Geschäftstermin angegriffen und das ist die Frage, die Sie mir stellen. Nun, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Unheil Ihnen folgt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bitte treten Sie einfach raus. Und er nickt euch einmal zu, guckt dich noch einmal ein bisschen länger an, gibt dir so ein Tu, was du willst und tritt raus, während jetzt die drei weiteren auf euch zuschwärmen. So ein bisschen, zwei gucken sich um, einer geht euch so ein bisschen ab, er scheint so ein bisschen dünnerer, bisschen nervöserer Typ zu sein, ist ein Mensch, sehr schmal, sehr schlaksig, hat auch so einen leichten Bartschatten, allerdings nicht genug, um irgendjemanden zu beeindrucken, der Helm rutscht ihm immer wieder ein bisschen über die Ohren. Mein Name ist Wachmeister Pichler, ich führe zumindest den vorübergehenden Arrest durch. Ihr werdet umgehend entlassen, sobald ihr jeglicher Schuld freigesprochen werdet innerhalb der nächsten 10 Minuten. Es geht nur einmal kurz darum, dass wir alle miteinander kooperieren. Ja, gibt es irgendwelche Ungewöhnlichkeiten, die ihr gerne melden würdet? Und hörst von uns, Pischler! Dazu kommen wir später, verzeiht, es ist mein erster Tag heute. Und gleich, Herr van Dijk, es ist, was meine Mutter hat gesagt. Ja. Pischler! Ja, bitte, treten Sie raus, Sie haben das Recht zu schweigen und, nee, das ist, nein, ich verhafte euch ja gar nicht. Ihr seid vorübergehend unsere Gäste oder so ähnlich. Bitte tretet einfach raus auf die Barkasse, damit der Kommissar mit euch reden kann. Nemotenetur. Und ja, ihr guckt euch alle so ein bisschen befremdet an. Signora Grimaldi guckt ihn einmal an, schenkt ihm ein herzschmelzendes Lächeln und trippelt dann immer noch so leicht gestützt von entweder Peek oder Kloppenburg die erste Treppe hoch und so steigt ihr jetzt alle auf die Barkasse hoch. Eure Hände umfassen immer noch die Feuerwaffen. Ja, was denn? Ich habe meine ihm gegeben. Okay, also du hast sie im Moment noch in der Hand. Für den Moment schien sie gerade von ihm ignoriert worden zu sein. Allerdings bist du nicht sicher, ob das bewusst war oder ob er einfach nicht dran gedacht hat, die richtigen Fragen zu stellen. Im Moment, ich will nur sagen, so falls du irgendwie einen funky Shit machen möchtest und mich gleich daran erinnern möchtest, dass du ihn gemacht hast, jetzt ist die einzige Gelegenheit, funky Shit zu machen. Während jetzt Johann sich nochmal zu euch umdreht. Wir haben nichts zu befürchten. Wir sind unschuldige Parteien, alles entspannt. Versucht nur einfach nicht allzu unhöflich zu ihm zu sein. Und auch er tritt raus. Und ja. Ich habe die Waffen einfach in der Hand. Okay. So. Ich verstecke sie nicht, sondern sie sind einfach nur da so und ich habe sie hier so. Ja. Auch ihr tretet jetzt an Deck und wär das so. Werdet von Deck einfach weitergewunken, um auf den nächsten Pier zu treten. Steht jetzt ein bisschen, Signora Grimaldi scheint sich für den Moment mit einem der Wachmänner zu unterhalten und Adrian scheint in ein recht hitziges Gespräch mit Kommissar Legrand verwickelt zu sein. Als ihr jetzt weitere Schritte hört, die sich nähern. Und ihr hört kleine, aufgeregte Gestalt, die hechelnd ankommt und hi! Und kommt mit einem großen, hat einen großen Block dabei und einen Hut, der ihr so ein bisschen über die Ohren rutscht. Scheint auch eine Halblingsdame zu sein und sneakt sich so ein bisschen durch die Wachleute durch, bevor die wirklich reagieren können. Stellt sich einfach direkt vor dich hin. Anke Mettmann vom Handelsherald. Es gab eine Schießerei am Hafen. Augenzeugen berichten von einer Gruppe, die von einer Barkasse auf einen Steg getreten seid. Ich würde annehmen, dass ihr das seid. Gibt es irgendwas, was ihr dem Handelsherald berichten wollt? Während sie noch redet, wächst sie höher und höher in die Luft, als jetzt Kloppenburg oder Peek hinter ihr auftaucht und sie so ein bisschen am Schlawittchen hochhält und zu ihr dreht. Ah, Herr Klopp oder Peek, wir hatten bereits Kontakt miteinander. Und er nimmt sie so und im Vorbeigehen so, ihr seid ein Mitglied der letzten Legion, nicht wahr? Irgendwelche Kommentare? Und so wird sie langsam weggetragen, der Kreis aus Wachen schließt sich wieder und ja, die emsige Reporterin steht jetzt so ein bisschen da, versucht immer mal wieder an Herrn Peek oder Kloppenburg vorbeizugucken und scheint sich allerdings trotzdem eifrig Notizen zu machen. Adrian tritt wieder zu euch. Nun, es ist soweit alles geklärt. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Kontor. Der Kommissar will uns noch begleiten. Ich denke, das ist der Preis des Ganzen. Ja. Gut. Wenn ihr noch mit ihm reden wollt... Erzählen wollen. Ja, ich wahrscheinlich ist gerade je weniger, desto besser. Ich kann eure Bedenken verstehen, ihr habt absolut keine Lust, sich euch in unangenehme Angelegenheiten zu verstricken. Wenn ihr allerdings selber Interesse an den Geschehnissen habt, nun findet ihr ihn im Wachhaus vermutlich und vielleicht könnt ihr ihn ja überzeugen, die Investigation zu übernehmen. Immerhin klingt euer Name recht laut diesen Landen zur Zeit. Wäre natürlich eine Gefälligkeit, für die wir euch großzügig entlohnen würden. Wir sehen uns morgen um 12, unser Termin. Ja, Monsieur, ich komme sofort. Nein, das war kein Witz über Ihren Nacken. Ich muss los. Es war abschließend... Ich meine, ich hatte schon anstrengendere Meetings und ich hatte schon unangenehmere Geschäftstreffen. Aber nicht viele. Wir sehen uns. Bleibt sauber. Und auf die letzte Legion. Und Kontrakt. Hey. Lass euch nicht erschießen auf dem Weg nach Hause. Ich tue mein Bestes. Und die beiden Bodyguards treten jetzt hinter ihn. Einer dreht sich nochmal zu dir um. Wendet sich ab. Und sie marschieren jetzt die Straße runter, flankiert von zwei Wachen. wie gesagt, einer so ein bisschen den Arm um Signora Grimaldi geschwungen. Und ja, ihr steht jetzt am Pier, eine in einem ruinierten Kleid, mit irgendwie einer Decke, die, oder beziehungsweise das Jäckchen, das vorhin Signora Grimaldi getragen hat, ist jetzt so ein bisschen über die Schultern von Lisbeth B. gelegt, die so immer noch so ein bisschen jetzt in der doch recht kühlen Abendluft zittert, das Kleid durchnässt mit Eiswürfelresten, Wein und edelstem Cognac und steht so ein bisschen da, klammert immer noch so einen Schreibblock an sich, der auch mittlerweile einfach nur sapschig aus Rotwein ist, aber es scheint so ein bisschen, als würde sie sich ebenso sehr daran festhalten, wie an der Realität, die so ein bisschen unter ihren Füßen weggezogen wurde. Lisbeth. Herr Ruck. Mach Feierabend. Ich wollte vielleicht noch fragen, ob ihr mir vielleicht eine Kutsche bestellen könntet. Klar. Vielen Dank. Gerne. Wollen wir sie nicht nach Hause bringen? Ich glaube, das wäre ganz schlau. Ja. Oh, ihr wollt nicht so weit gehen. Ich wohne ganz draußen in Hermstedt. Die beiden wohnen auch in Hermstedt. Ist ja, wir wohnen auch in Hermstedt. Sicher, ich will nicht zu los viele geht's. Umstellen. Das ist schon okay, wir gehen los. Wir bestellen. Wir rufen eine Kutsche. Okay, tretet an die Straße heran, läutet eine der Glocken und innerhalb weniger Minuten hört ihr von Ferne eine weitere Glocke und schließlich kommt eine Kutsche bei euch vorbei. Und ja, kann euch allerdings nur den Rest des Westtorhafens langfahren, bis ihr auf eine Barkasse umsteigen müsstet und den weiteren Weg antreten müsstet. Okay. So. Das war eine ganze Menge Kontrakt für einen Abend. Ja, machen wir das jetzt mit dieser ganzen Investigation? Ich will trotzdem wissen, wer es war. Es interessiert mich, aber... Mich irritiert etwas, dass er so darauf besteht, weil ich nicht genau weiß, was es ihm bringt. Ich glaube, er hat einfach keine Freunde in der Verwaltung hier. Wenn wir das machen, kriegt er die Informationen, die er haben will. Wenn die das machen, kriegt er gar keine Informationen. Oder, ja. Johann? So, kriegt er irgendeine Information? Rechtlich? Kann er irgendwas einklagen? Welche? Also höchstens, wenn sie den kriegen, der dafür verantwortlich ist vom Prozess. Ja. Aber ansonsten wird er nichts erfahren. Er ist Privatperson. Also ich denke, dass er oder vielleicht sogar die ganze, vielleicht gar nicht er persönlich, aber die ganze Kontrakt GmbH oder KKG, whatever, was sind die? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, die werden ein Interesse haben. Hm. Kommanditgesellschaft. Syndikat? Eine Hegemonie? Ich würde sagen, dass wir uns vielleicht, bevor wir das Ganze machen, einmal auf unseren einen Job irgendwie konzentrieren. Das heißt, wir haben morgen die Admiralität. Und wir haben noch die Wie lange, wie weit ist das Haus der Admiralität entfernt vom Hauptquartier von Kontrakt? Lisbeth? Oh, Wie weit ist die Admiralität von der Adresse weg, die er genannt hat? Ich weiß tatsächlich selber nicht so richtig, wo die Adresse ist. Ich müsste das einmal kurz herausfinden. Oder was heißt einmal kurz? Fragen? Ja, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Kutscher! Yo! Die Adresse einmal bitte. Lisbeth, lies doch bitte die Adresse vor. Wie weit ist diese Admiralität von folgender Adresse entfernt? Platz der Dreifaltigkeit. Oh, die Admiralität, eins der äußeren Forts oder das Hauptquartier? Das Hauptquartier. Uffi. Das Hauptquartier ist ziemlich weit im Süden vom Westtorhafen. Und, der Platz der Dreifaltigkeit, der ist in Hallengast. Das ist eine gute anderthalb, zwei Stunden, wenn der Verkehr okay ist. Ansonsten, eieiei. Lisbeth, wir müssen den Admiralitätstermin absagen. Das fürchte ich auch. Vielleicht kann ich ihn verlegen auf Abend allerdings. Wer weiß, gegen wen wir da kämpfen. Passiert das öfter sowas? Nein. Sowas ist mir noch nie passiert. Oha. Einmal alle 8 Stunden vielleicht. Wow. Okay. Scheiße. Ich habe mich verpokert. Okay, andere Sache, ganz kurz. Ich würde gerne eine Sache abschließen, bevor wir die andere anfangen. Ich möchte ehrlich gesagt keine Investigation führen, solange wir nicht diesen anderen Deal unter Dach und Fach haben. Schieße, was du töten kannst. Jo. Was ist, wenn wir dir den Termin mit der Admiralität einfach vorverlegen? Ich denke auch. Wir sollten einfach früher da aufschlagen und Rabatz machen, bis uns jemand redet. Um 8. Ja. Sowas. Vielleicht ist dann einfach niemand da. Egal. Wir sind die fucking letzte Legion und Wilhelm. Ist schon Teil der letzten Legion. Oh, danke schön. Ist wieder 5. Oh. Wie stehst du dieser ganzen Sache gegenüber, Shem? Ich verstehe das nicht so ganz. Wie meinst du? Ich meine, das ist deine Welt, Wilhelm, und ich verstehe nicht viel über eure Gesellschaften und was auch immer hier alles läuft, aber es dreht sich ja eigentlich alles ums Gold, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ehrlich gesagt ist mir nicht gut bei der Idee, für Gold mein Leben aufs Spiel zu setzen. Okay, ich möchte ganz kurz erklären, wie ich das verstanden habe. Ich habe zwei Sachen verstanden bezüglich der EA. Wir brauchen genug Gold, damit die letzte Legion im Notfall immer sagen kann, wir bleiben zu Hause und wir führen ein entspanntes Leben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchen wir kleine Waffen davon für unsere kleinen Mitglieder. Es geht nicht darum, dass wir ein entspanntes Leben führen. Es geht darum, dass wir eine Grundlage haben. Genau. Also Gold. So viel Gold wie möglich. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Waffe in Händen, die dafür sorgen, dass die Waffe kleiner ist, damit andere kleine Menschen oder kleine Humanoide die benutzen können. Nun, aber ich habe nach der Investigation gefragt. Die Investigation ist ein völlig anderes Kapitel, weil Kontrakt gar nicht an der Waffe so sehr interessiert ist, wie wir gedacht haben. Richtig. Also, das Gefühl hatte ich auch. Also würde ich eher an die Universität herantreten, an die Admiralität herantreten. Und von denen vielleicht was mit 150 bis 200.000 fordern. Damit könnt ihr entspannt ein gesichertes Leben, vor allem im Norden, haben. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir monetär auch nur annähernd an das Angebot herankommen können, das Contract uns gemacht hat. Also, mal ganz dumm gesprochen. Nee, nicht ganz dumm. Mal ganz runtergebrochen gesprochen. Wir haben die Möglichkeit, diese Technologie, wenn man das so nennen kann, entweder einer Militärorganisation zu geben. Jetzt fange ich auch schon an zu reden. Ja. Willkommen in Dietland. Willkommen in den Dietland. Färbt ab. Ein Franzbrödel auf mich. Ja, ein Franzbrödel. Entweder einer paramilitärischen Organisation wie Kontrakt zu geben, dem Militär zu geben, oder einer wissenschaftlichen Organisation wie der Universität zu geben. Aber die können nicht zahlen. Siehst du? Was? Was würdest du bevorzugen? Wir könnten uns noch eine Gilde geben. Mir wird bei dieser Gedanken sehr übel. Möchtest du, dass wir das lassen? Ich habe ehrlich gesagt, das ist eine komplett neue Welt für mich. Ich nein, nein. Denk kurz drüber nach. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wir können es noch den Gilden geben. Einer anderen paramilitärischen Organisation. Ich meine, wenn wir es den Gilden geben, landet es über kurz oder lang bei der Stadt. Nur, dass die Gilden auf dem Weg noch Geld machen. Also. Deshalb, die Gilden würden uns mehr bezahlen. Nicht so viel wie Contract. Lassen wir es ein. Contract nervt. Die Akebuse ist... Ich weiß, wo sie ist. Und... Wenn jemand nicht weiß, wo sie ist, bekommt er sie nie. Wir müssen nicht. Wir können auch einfach versuchen herauszufinden, wer hier mit, ich sag jetzt mal, mit Unleben seinen Schabernack treibt und versucht, Leute umzubringen. Mir ist das Gold nicht mehr wichtig. Wir schauen. Mir war es wichtig, dass wir eine Grundlage für uns haben. Ja, und eine Spur haben. Eine Basis haben. Für uns alle. Ich merke aber gerade, dass das gerade hier auf eine Art und Weise passieren muss, die mich zum Kotzen bringt. Da stimme ich ein. Was habt ihr euch gedacht? Wir laufen hier einfach rein und kriegen 200.000 Golden. Das ist mehr als... Damit kannst du dir die fucking Kapital kaufen. Naja. Und es ist wutschmutzig. Ich habe nicht unbedingt mit Gold. Das alle gewusst. Ich habe nicht unbedingt mit Gold gerechnet. Sondern mit Silber? Ich meine, lass es uns von dieser Perspektive sehen. Wilhelm, ich stimme dir grundsätzlich zu, aber ich denke, du übersiehst etwas, was schon seit einiger Zeit in Champs Kopf rotiert und wovor sich Lucien ein bisschen verschließen möchte. Ihr habt relativ erfolgreich Kontakt zu einem der einflussreichsten Männer dieser Stadt aufgenommen. Sprich, wenn es Gold ist, wie man so schön sagt, sitzen sie jetzt direkt an der Quelle. Der Mann möchte sie. Der Mann ist bereit, ihn. Hast du dieses Schiff gesehen? Hast du die Kapital gesehen? Er hat sie förmlich ihnen angeboten. Ich würde mich wahrscheinlich... Ich meine, wir haben immer gesagt, wir schließen das erste Angebot aus. Mittlerweile geht es nicht mehr um die Ackerbusen. Ich habe das Gefühl, wenn es euch um Gold geht, seid ihr an der Quelle. Und wenn es euch mit den Ackerbusen nicht, nicht behagt, behaltet sie für euch. Versteckt sie an einem Ort, zum Beispiel einem Safe auf dem Anwesen der Fankratzen. Nein. Allerdings muss ich natürlich auch im eigenen Interesse sagen, dass ich euch sehr großzügige Sachen berechnet habe, weil ich dachte, dass es am Ende eine Auszahlung gibt. Sprich, wenn ihr weiterhin anwaltliche Dienste in der Stadt benötigen würdet, würde ich euch bitten, nicht auf die Gilde zuzutreten, sondern euch direkt an mich zu wenden. Und das nur im eigenen Sinne. Ihr solltet in dieser Stadt euch eure eigene Ehrlichkeit behalten. Und nur das tun, worauf ihr euch einlassen möchtet, sonst werdet ihr zerrissen. Okay, folgende Idee. Das Gold, was wir brauchen, kriegen wir von Contract. Wenn ihr mit ihm in Bunde geht. Wenn wir aber die Akabuse nicht an Contract geben, sondern an zum Beispiel die wissenschaftliche Fakultät, kriegen wir genug Geld, als dass wir den Anwalt bezahlen können und können dann mit Contract weiter Geld verdienen. Wir brauchen kein Gold. Wir haben Rechnungen, die wir bezahlen müssen. Das schaffen wir bestimmt irgendwie. Wir haben schon häufig Wir haben gefunden, auf einmal Rechnungen, die wir bezahlen müssen. Ich hätte nicht gewusst, dass ich irgendwo eine Rechnung unterschrieben hätte, die ich bezahlen muss. Rechnungen unterschreibt man nicht. Rechnungen bekommt man einfach. Ich meine, irgendwie müsst ihr mich bezahlen. Ich habe dich schon wir bezahlt. Wir müssen Lisbeth bezahlen. Ich meine so grundsätzlich, aber ich weiß nicht, wie viel Geld ihr habt. Es wurde nur von Ausgaben geredet und ich wollte nicht, dass ihr mich vergesst, weil ich eine Ausgabe bin. Ich habe dich schon bezahlt. Ja, so grundsätzlich. Ihr meintet doch, dass ihr mich weiterhin dabei haben wollt. Wenn du dein Leben nicht mit uns aufs Spiel setzen möchtest, verstehe ich es total, wenn du gehst. Ich habe mehr Geld gemacht innerhalb der letzten 2 Tage, als ich fast in den letzten 10 Jahren meines Lebens gesehen habe. So. Ich habe 10 Brüder und 5 Schwestern. Das ist ganz schön wenig für ein Hauptling. Immerhin können wir noch Kinder kriegen. Der demografische Wandel macht vor euch nicht Halt, Herr Zwerg. Also. Ist aber schön, wenn man den Hauptlingen lesen mag. Wir sollten uns der Sache annehmen. Ich finde auch. Aber und die Akebuse stellen wir einfach mal hinten an. Was? Ja. Warum können wir nicht einfach der Universität der Akebuse? Das ist das Humanistische zu tun. Gibt der wissenschaftlichen Fakultät die Akebuse? Allerdings müssten wir dafür ins Archipel. Warum müssten wir ins Archipel? Weil dort die Universität ist. Ich dachte, die ist... Nicht die magische. Wir haben hier die weltliche Universität. Was wissen die, was sie zu tun haben? Wunderbar. Oh, dann haben wir ja schon einen Plan. Ich glaube auch, dass uns... Hat irgendjemand mitbekommen, dass ich diese beiden Knarren die ganze Zeit in der Hand halte? Ja, die wurden dir abgenommen. Nein, echt? Ja, klar. Oh, ich dachte, ich hätte das so richtig... Deshalb habe ich ja gesagt, wenn du Funny Business machen möchtest... Nein, ich habe gedacht, ich halte sie einfach so in der Hand und so... Ist so, als wären es deine Finger. Ja. Finger ganz. Anyway, okay, schade. Okay. Egal. Ich habe so ein Gefühl, dass uns die Ermittlungen zu diesem Anschlag durchaus auch ins Archipel führen würden. Das kann ja sein, aber es wäre doch cool, ein größeres Stadtkapital zu haben und die Akebuse in sicheren Händen zu wissen. Wir haben... Im Moment sind die Akebuse in sicheren Händen. Den Chef von Contract, der uns für diese Investigation Mittel zur Verfügung stellen würde. Aha. Ja, ich sehe. Und er sagt, er hat zweimal betont, was für ein großer Gefallen es wäre, wenn wir das tun. Was mich leider etwas misstrauisch macht. Lucien auch, so wie ich das mitbekommen habe. Aber es sind immer noch Mittel. Wenn wir diese Mittel auf das beschränken, was wir wirklich brauchen, und ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, wir brauchen irgendwie nur ein paar Lappen als Schuhe, sondern wir fahren nicht mit der Kapital ins Archipel, sondern mit der Rezession. Wir reisen... Er hat das böse Wort gesagt. Wir reisen so unauffällig wie möglich. Wir nehmen das, was wir brauchen. Wir versuchen uns nicht zu bereichern. Moment, Moment. Der, mir klingt es so, als dass das Einzige, was euch beiden gerade wichtig ist, ist, dass wir formal nicht von Contract angestellt sind, sondern dass wir zwar für Contract arbeiten, von Contract Geld und alles bereitgestellt bekommen, aber immerhin noch sagen können, guck mal, wir arbeiten gar nicht für Contract. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wenn wir für Contract arbeiten, wenn wir sagen, okay, wir machen das mit euch, wir erarbeiten aber parallel noch diese ganzen Fall, dann können wir 100% sicher überall hinfahren. Wir haben alles bereit, was wir brauchen. Ich muss dich unterbrechen. Das haben wir nie gesagt. Du möchtest mit der Rezession ins Archipel fahren, um unauffällig zu sein. Wenn wir mit der Kapital fahren, keiner weiß, dass wir da drauf sind. Das ist völlig egal. Das ist viel zu groß. Nein, nein. Wenn du mit der Kapital fährst, malst du eine riesige Zielscheibe auf deinen Kopf. Das ist das, was die Leute erwarten. Die Leute erwarten, dass die letzte Legion mit großem Pomp und Gloria irgendwo erscheint. Ja, okay, das verstehe ich. Dann lass uns aber nicht das kleinste Boot nehmen, sondern das schnellste. Ich fand das Boot trotzdem sehr charmant. Auch wenn es vielleicht nicht das schnellste ist. So rein von dem Stil her. Und ich denke, die Kapital ist absolut nicht unser Alles, Stil. Alles, was du brauchst, ist eine vernünftig ausgestattete Kompüse. Sei ehrlich. Ja. Und ein gutes Bett. Was ihr bedenken müsst... Contract ist nicht nur Adrian. Adrian ist anscheinend ein großer Fan von euch. Und ich glaube, das zerreißt ihn ein bisschen. Er möchte euch, weil er euch gut findet. Contract möchte euch, weil ihr seid ein Name mittlerweile. Ihr müsst euch eures eigenen Werts bewusst sein. Kunde von dem Krieg um die Bleiche Küste und die Belagerung von Vetmore und die Befreiung der Trostower Alm. Selbst wir haben davon gehört. Und euer Name ist gefallen. Contract ist für den Moment eine Art sicherer Hafen für euch. Ein größerer Name, hinter dem ihr euch verbergen könnt, wenn euch eure Freiheit so wichtig ist. Allerdings, Contract, natürlich wollen sie euch genauso sehr benutzen. Weil ihr ein Name seid, weil ihr... positive Assoziation hervorruft. Hier ist nichts einfach, aber auch nicht alles böse. Hier gibt es nicht so viel... Niemand sticht hier dem anderen in den Rücken, weil er ihn hasst, sondern weil es profitabel ist. Und umgekehrt ist es genauso. Schmieden wir das Eisen, solange es heiß ist. Wir kümmern uns morgen um die Investigation und die Akebuse bleibt bei uns. Lisbeth, ja. Sei bitte so nett. Es tut mir leid, dass es so ein Hin und Her war. Sag bitte mit höflichem Gruß den Termin bei der Admiralität ab. Die waren eh sehr unhöflich zu mir. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ich frage mich, woher das kommt. Fahren wir nach Hause. Bitte. Schlafen wir. Bitte. Und dann werden wir morgen, bevor wir uns mit Adrian treffen, zum Wachhaus gehen. Und mit Gérard Legrand sprechen. Einfach nur, um herauszufinden, was los ist. Wenn unser Name einen Klang hat, dann vielleicht auch bei ihm. Er wird sich fragen, warum wir verwickelt waren. Einmal, um uns zu entlasten und einmal, um herauszufinden, was dieser komische kleine Mensch da für einer ist. was sie rausgefunden haben. Wahrscheinlich nicht. Das hier ist... Nehmen wir den Ball auf. Ja. Und spielen das Spiel zu Ende. Ja. Das stinkt nach Magie. Das denke ich auch. Und damit kennen die sich hier nicht aus. Oder irre ich mich da? Oh nein, das, wir mögen Magie hier nicht. Nein, nein. Und da sind wir beiden genau die richtigen Ansprechpartner. Mhm. Ja, entschuldigt meine Aufgekratztheit, Shem, ich war einfach... Nein, nein, ich bin deiner Meinung. Nach allem, was wir überstanden haben, für so etwas beinahe mein Leben zu verlieren... ...ist töricht und dumm. Ich habe auch schon bei so mancher Verhandlung fast mein Leben verloren. Also nicht im wörtlichen Sinne, aber ich hatte mich fast umgebracht. Also, man weiß nie, wann es einer eilt. Falls das geholfen hat. Ich glaube nicht. Eure Welt klingt grausam. Eure Welt sah grausam aus. Aber sie ist ehrlich. Und ihr scheint euch sehr wohl gefühlt zu haben. Nun. Sind wir angekommen? Es ist schon ein bisschen lustig, oder? Dass ihr bis zu dem Moment sehr, sehr uncomfortable wart, bis ihr Leute töten konntet. Nun ja, entweder geht jemand mit einem Bündel Geldscheine auf mich zu und versucht irgendwas, oder jemand kommt mit einem Messer auf mich zu und versucht irgendwas. Bei dem einen weiß ich nicht genau, was ich tun soll, bei dem anderen weiß ich genau, was ich tun soll. Seht ihr? Und ich weiß, was bei dem Geldbeutel zu tun ist. Adrian weiß, was bei dem Geldbeutel zu tun ist. Für ihn ist das genau dasselbe. Du musst keine Überzeugungsarbeit mehr leisten, Will. Ich bin Johann! Entschuldigung. Ihr seht euch so ähnlich. Und ihr regt euch über die Hartlinge. Kutscher! Nur weil ihr Brüder seid. Ich muss raus. Alles klar. er ist noch 3 Stunden Fußmarsch von zu Hause entfernt. Wilhelm, gute Arbeit. Wir sehen uns. Ich komm die Tage noch vorbei. Ich denke, nach dem ganzen Crimscrums werde ich vielleicht für 1-2 Tage rausfahren. Ich werde auch raus. Ich meine rausfahren. Mojo und Vater besuchen. Jo. Das hier interessiert mich noch. Dem solltest du nachgehen. Jo. Das waren gute Dinge, damit könnte man Geld verdienen. Ja, allerdings hat es wahrscheinlich seinen Grund, dass es nicht registriert ist. Vielleicht ist die Gilde nicht der beste Ansprechpunkt dafür. Nein, nein, ich frag Vater. Das ist eine gute Idee. Wo sind wir gerade? Das ist sein Siegel. Oh, guten Abend, Sohn. Was hast du denn erlebt in der großen Stadt? ja, ihr seid mittlerweile auf die Barkasse umgestiegen. Lisbeth lehnt halt schon so halb an der Reling und ist so semi am Pennen. Und ja, die Glocke läutet, als eure Station angesagt wird. Wir müssen unbedingt noch unsere Sachen abholen. Verdammt. Welche Sachen? Die hatten wir bei dem Justizgebäude abgegeben, glaube ich. Nein, die habt ihr doch schon wieder gekriegt. Die habt ihr wieder auf den Weg raus. Abgeholt. Gut, ja. Dann. Pier 35, Hermstedt. Ja. Lisbeth. Wir müssen raus. Frau Grimaldi. Oh, was? Weiter. Was für ein Tonfall war das? Weißt du nicht. Ja, weiß ich auch nicht genau. Sie. Wir haben das persönliche Verhältnis von Grimaldi zu Adrian nicht rausgefunden, aber ich glaube, es ist nicht so gut. Okay, ich wohne nicht weit von hier. Wir bringen dich nach Hause. Nun gut. Ihr lauft eine Straße. Hinter ihr so ein Mensch. Auf beiden Seiten so 2 kleinere Leute, einer mit so einer Kanone, der andere sieht gruselig aus. Wie gesagt, Hermstedt blüht des Abends auf. Mittlerweile ist es so 23 Uhr, so ihr wart einige Zeit unterwegs. Und ja, überall haben die Schenken ihre Türen und Tore offen, Bänke sind auf der Straße aufgebaut, auch ein Grund, dass ihr nicht mehr mit der Kutsche vorankommt. Und überall feiern Halblinge, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Die ein oder anderen Zwerge und Menschen sind darunter auch zu finden. Und es ist eine allgemein sehr, sehr gelöste Stimmung. Und ihr lauft durch 2 hell erleuchtete Straßen, wo so Lampignons gespannt sind. Und ja, hier wohne ich. Ich frage mich, wann die Häuterkulte sich endlich an uns rächen. Ich würde dann... wann braucht ihr mich morgen? Morgen... Wann wollt ihr bei Grand, Le Grand sein? Wir haben um 12 den Termin. Nein, bei Le Grand wollen wir um 8 sein. Um 8? Ja. Wie spät ist es jetzt? Jetzt ist 23 Uhr. Wunderbar, wer kommt um 6? Ich soll euch... Willst du sie nicht ein bisschen schlafen lassen? Das ist okay, ich bin wenig. Grimaldi wird, Le Grand wird nicht um 8 da sein. Er ist Beamter. Die fangen erst um 9.30 Uhr an. Weißt du, wann hier die Ämter öffnen, Lisbeth? Ich weiß, wann meine Gildenhalle aufmacht und wann ich... Wann denn? Hallo! 8.45 Uhr. Siehst du? Machen wir 10. 9. 9, 9. Dann weck uns um 7. Und wer weckt mich um 6:30? Nein, wann, wo, was ist eure Adresse? Ich gebe sie dir. Wir sind im Trautenheim untergekriegt. Trautenheim. Ja, ich werde euch finden. Gute Nacht. Klopft so. Hm? Ja, Mutter, ich bin's. Wo warst du schon wieder die ganze Zeit? Da würdest du mir eh nicht glauben. Lass mich einfach nicht, wie siehst du nur aus? Oh mein Gott, mein Kind, was ist das, dein Blut? Das halt und ja, ihr lauft noch weitere 10 Minuten, kommt beim Trautenheim ein. Trautesheim ist, ja, ist voll. Unten der Schankraum ist komplett offen. Bänke sind draußen. Es wurden einige Feuerkörbe aufgestellt. Über den Spanferkel rösten. Geigenmusik ertönt im Hintergrund. Und ja, es ist allgemein sehr, sehr gelöste Stimmung. Eure dralle Wirtin begrüßt euch. Oh, guten Abend, die Herren. Oh. Ich hoffe, das ist nicht euer Blut. Teilweise. Größtenteils. Aber ihr steht noch. Und ich will nicht wissen, wie die anderen aussehen. Habt ihr euch mit den, habt ihr euch bei den Automata-Kämpfen angemeldet oder wie? Genau, haben ja, wir. Ja, sowas eben. Ja, und diese Erfinder-Slams werden noch immer brutaler. Nun, vielleicht ja, noch. Eure Zimmer sind bezugsfertig, ordentlich geschrubbt und gewienert. Wenn ihr ordentlich einen wegpennen möchtet, wie die Jugend so sagt, dann stehen wir euch offen. Chillaxen sozusagen. Wollen wir noch was essen? Ja, bitte. Ja, habt ihr noch eine Kleinigkeit? Fett was phrasen. Nun, der dicke Eddie brät gerade ein Ferkel und der schmale Eddie brät ein weiteres Ferkel. Und ich nehme an, ihr könnt euch an Alt-Schusterlein und dem Pichler dem Zweiten vorbeidrängeln. Also wenn ihr ordentlich was wegferkeln möchtet, dann seid ihr hier am richtigen Ort. Pichler der Zweite? Ja, Pichler ist ein sehr weit verbreiteter Name. Oh. In der Tat. Er ist nicht zufällig mit einem Pichler verwandt, der bei der Wache arbeitet? Wüsste ich nicht. Vielleicht? Ist der Pichler ein Halbling oder ein Mensch? Pichler ist ein Mensch, ja. Nein, nein, ich meine der Pichler der Zweite. Pichler ist ein Halbling, Pichler der Zweite ist ein Halbling. Ach so, okay. Nun, ja, setzt euch einfach hin, lasst mir ein Silberstück auf dem Tresen zurück und so wie ihr aussieht, könnt ihr noch ein paar gute, ein paar Pilze gebrauchen. Pilze und hast du vielleicht ein paar Franzbrödel noch übrig? Oh ja, das wäre großartig. Die sind aber schon ein bisschen pappig. Können wir sie im Feuer aufbacken? Ja. Nein, ich brauche schnell eins. Ja. Komm mit an Tresen, ich gebe euch einen Franzbrödel raus. Gib mir ein Silberstück pro Person für das Fleisch. Und wisst ihr was, die erste Runde Plankengang geht auf mich. Und ja, ihr geht rein, sie geht hinter den Tresen, wühlt so ein bisschen in so einem alten Brotschrank herum, holt so ein Leibbrot, aus dem so klonk auf den Boden fällt. Und na, so hier, bitteschön, sind so als anderthalb, ich hoffe, das ist okay. Das ist gut. Ja. Wenn ich noch mal ein bisschen nachzimten soll, sagen Sie mir Bescheid. Oh, ja, gerne. Ja? Mhm. Ah. Wir pilsen jetzt erstmal einen weg, wie die Jugend sagt. Zimtet die ordentlich einen rauf. Und ja, ihr sitzt draußen. Und sie kommt raus. Stellt vor jeden Fall so frohes Gepilze. Pilz ahoi, wie man hier sagt. Reckt einmal kurz die Faust wie in die Luft. Jugend hier sagt. Und ja, kurze Zeit später ist die Schlange auch vor den Bratapparater auch schon wieder einigermaßen. Ne? Und ihr geht auf, kriegt so eine Waffel, auf die einfach so ein großer Klumpen Fleisch gepackt wird. Waffel und Schwein. Soße rauf. Ja. Klatscht euch einfach so einen dunkelbraunen Haufen Barbecue-Soße drauf. Und ja, ihr habt den Abend, wollt ihr noch irgendwas bereden oder wollt ihr einfach euch so ein bisschen anschweigen, ins Essen vertieft und ich glaube, dann hoch? Ich schweige erst. Guter Abend, ja, wenn wir das tun. Einfach aus Essen und dann. Ich will während ihr am Essen seid, hört ihr von hinter euch irgendwann ein Ah! Und Talir kommt zu euch rüber, einen Krug in jeder Hand. Er hat bestanden. Mm. Ich hab so hart bestanden. Jetzt kommt. We love St. Pauli. Ha! Sehr gut. Ha! Ha! Leila Cleric. Jetzt Shotgun Cleric with a Hobo with a Cleric with und a Shotgun. Kippt sich einfach die beiden Humpen ins Gesicht. Die Hälfte geht vorbei, bleibt so ein bisschen in seinen Dreads kleben. Er schüttelt sich so ein bisschen, haut sie auf den Tisch. Oh! Ey, wenn ich Feuerwaffen nochmal sehen muss, ne? Bis morgen früh, ich raste richtig aus. Ich auch, Bruder. Oh, Lucien. War anstrengend. Kannst dir gar nicht vorstellen, ich wäre fast gestorben. Ach, echt? Oh. Ach, wirklich, fast gestorben, Mensch, ja? Ja, das klingt ja richtig anstrengend. Oh, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Echt, diese ganzen Worte und das alles auswendig lernen und so penible Prüfer. Ich hab ausgerastet. Mhm. Ja. Ah. Wahnsinn. Manchmal möchte man einfach ein Auslandsjahr machen, richtig? Oh, Jungs. Oh, Jungs. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, den Abend, den ich gehabt habe. Das können wir nur zurückgeben. Na gut, so, pilsen wir noch einen weg, wie man hier anscheinend sagt. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Komm, wir fleischen gerade noch. Ja, komm, geht auf mich. Ich zahle die nächste. Und steht auf, kommt mit so einem Tablett wieder, stellt es vor euch hin. Und ja, Schöner Abend. Schöner Abend, ist ganz entspannt. Irgendwann, Wilhelm. Irgendwann hole ich meine Kutsche und fahre in die... Ja, hier nach Hermstedt fahren keine Kutschen tatsächlich. Oh. Ich mache mir so eine Notiz, dass ich Frau Bumsen nochmal bitte sagen soll, dass sie bitte eine Verfassungsbeschwerde dafür irgendwie bereit machen soll. Irgendwann wankt Wilhelm weg, so Frau Bumsen. Und ja, ihr findet euch alle irgendwann zu Bett wieder, schlaft ein und werdet am nächsten Morgen durch ein, höfliches Klopfen. Ja, hier hat gerade eine junge Dame angeklopft. Ich weiß nicht, zu wem von die gehört, aber... Zu uns. Ja, das sind wir. Okay. Wie heißt sie denn? Nein, ich bin gar nicht da. Ja, hier ist der Kaffee. Ich lerne ja dazu. Extra stark für Sie. Sie sahen gestern Abend aus, als könnten Sie ordentlich einen wegkippen. Und Sie, guter Mann, hier ist auch ein Kaffee. Vielen Dank. Ansonsten, ja, es gab heute eine Extra-Ausgabe vom Hellwenter Handelsherald. Ach. Ja, bitteschön. Ja, sag mal her, ist denn hier? Und ansonsten, soll ich's vorlesen? Wenn ihr noch was braucht, findet mich unten. Lisbeth kommt rein. Lisbeth, es gibt einen Zeitungsartikel bei uns. Ja, ich hab's gelesen. Ich lese es mal vor. Oh oh, ich bin gespannt. Schießerei auf dem Wasser, Anschlag auf Adrian van Dijk und Mariana Grimaldi, mysteriöser Drohbrief. Aha. In den Abendstunden des 2. Bial kam es im Werftbezirk des Westerhafens zu einer Schießerei. Augenzeugen berichten von Schusswechseln zwischen zwei Barkassen, von denen eine als die Mehrwert identifiziert werden konnte. Da waren wir drauf. Ein Fahrzeug im Dienste des Hellwenter Großunternehmens Kontrakt. In einer Stellungnahme der Stadtwache gab Kommissar Gaspard Legrand... Gérard habe ich von... Okay, Gaspard Legrand... Ein Glück, dass du das mal gelesen hast. Das war Gaspard, das ist richtig. ...dass sich der Direktor des Unternehmens Adrian van Dijk persönlich auf der Mehrwert befunden hatte. In Begleitung der führenden Logistikerin Mariana Grimaldi und einigen Gästen. Sowohl van Dijk als auch Mariana Grimaldi haben den Angriff überlebt. Kommissar Legrand führte fort, dass es sich bei dem Übergriff wohl um eine gezielte Attacke auf die Führerschaft des Unternehmens gehandelt habe. Die Waffen, die bei dem Angriff verwendet wurden, tragen das Siegel des bisher unidentifizierten Schmiedes. Eines bisher unidentifizierten Schmiedes. Hinweise zu diesem Siegel sollten bitte umgehend an die Stadtwache herangetragen werden. Eine Illustration liegt bei. Hat er schon. Ah ja. Bisher hat Kontrakt sich noch nicht zu den Ereignissen geäußert. Jedoch wird im Laufe des Tages mit einer öffentlichen Stellungnahme gerechnet. Oh mein Gott. Gerade in den letzten Tagen vor dem Aufbruch der bisher größten Expedition in die okkulte Zone, steht das Unternehmen unter einem enormen öffentlichen Druck. Kritiker bezeichnen das umstrittene Unterfangen als brutalen Leichtsinn. Allen voran Verteidigungsminister Ansgar Reinhardt. Zitat, das Paradebeispiel von Überheblichkeit wird Stadt, Bund und Volk teuer zu stehen kommen. Sagte er in einer Ansprache nach der Senatssitzung, bei der über die Genehmigung der Expedition abgestimmt wurde. Einzig durch die Stimme König Johanns II. Von Rostmark wurde die nötige Mehrheit im Ersten Rat erlangt. Aha. Aha. Ich bin gar nicht da, aber ich finde es interessant. Das ist aber auch gelesen. Liest es ja, also jeder kriegt den Scheiß. Mit meiner Stimme am besten noch. Ja. Des Weiteren wurde in den frühen Morgenstunden ein Schriftstück in unserem Redaktionsgebäude abgegeben, dessen kryptischer Inhalt keinen Aufschluss über seinen Verfasser gibt. Oder ob es mit dem gestrigen Anschlag in Verbindung steht, aber okay. Im Folgenden veröffentlichten wir wortwörtlich das Schreiben, das uns erreichte. Ach du Scheiße, es ist sehr schlimm geschrieben. Dies ist eine Warnung. Ihr fühlt euch sicher hinter Stein und Stahl. Ihr habt den Donner gezähmt und das Feuer versklavt. Doch euer Pfad führt euch zurück in die durstige Dunkelheit, wo die Schatten voller Grauen sind und euch bewusst wird, dass ihr euer ganzes Leben eine Lüge geglaubt habt. Ihr seid noch immer Beute. Wagt euch nicht zu weit. oder es folgt eine Erinnerung daran, warum ihr die Nacht fürchtet, eure hellsten Lichter vermögen nicht zu erhellen, wo wir lauern. Hm. Was haben diese grimmen Worte zu bedeuten? An wen ist diese Warnung gerichtet? Weitere Informationen werden folgen. Heftet eure Kommentare und Meinungen doch an das große Brett vor der Redaktion am Platz der Dreifaltigkeit. Ach, die sind auch am Platz der Dreifaltigkeit. Interessant. Darf ich hier... Bitte! Die... Ja, du kommst mittlerweile auch dazu. Hast auch die, ja. Die Zeitung unter dem Arm. Habt ihr es schon gelesen? Was ist das denn? Sitzt gerade unten beim Frühstück. E-L-N-S-T Geiseln Ja. Ben. A. D. R. L. I. Adrian. Was machst du da, Chef? Hier ist der, in dem Brief waren ein paar Buchstaben komisch geschrieben. Und zwar, der ist, alles ist klein geschrieben, nur ein paar sind groß. Und zwar... Wenn ich die Großbuchstaben alle hintereinander vorlese, steht dort Geiseln sterben Adrian. Und an dieser Stelle beenden wir die heutige Session. Wir werden uns nicht morgen, sondern nächste Woche in... alter Frische wieder treffen. Wir werden die Wiederzusammenkunft der letzten Legion, wenn sie alle aufeinandertreffen, nach monatelanger Abstinenz voneinander bezeugen können. Wir werden Lisbeth B. wieder treffen und wir werden vielleicht herausfinden, was es nun mit all dem, was wir innerhalb der letzten 5 Minuten erfahren haben, so auf sich hat. Ich danke euch. Auch für die letzte Session nochmal, es ist ein sehr harter Wechsel und es ist auch eine sehr harte Thematik, glaube ich, sich da so ein bisschen durchgraben zu müssen. Aber ich könnte mir niemanden vorstellen, mit dem mir das mehr Spaß machen würde. Das habt ihr sehr gut gemeistert. Ich finde es, ihr habt sehr geil gemacht, so eure bleiche Küste-Mentalität aufrechterhalten, aber gleichzeitig versucht, euch dem irgendwie zu öffnen, bis es euch zu rund wurde. Ihr habt euch vor dem nicht verschlossen. Gutes Roleplay. Mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr darauf, wie es weitergeht. Und es gibt irgendwie keine Aussage, auch die ihr heute getätigt habt, wo ich irgendwie so dachte, nee, sondern es war einfach alles, war sehr real. Es war sehr cool. Ich freue mich sehr, wie es weitergeht. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen. Total. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf euch. Diese Session markiert leider einen traurigen Punkt unserer Karriere, weil es keinen Finn-Facts gibt. Nein, aber... Oh, zum ersten Mal. Warum? Und anscheinend war Finn zu lange nicht dabei. Vielleicht ist es das. Nein, alles gut. Es tut nur ein bisschen weh. Nein. Ja, auf den Cheeseburger. Wir sehen uns. Keine Werbung. Danke, die Musik macht's nicht besser. Wir sehen uns in einer Woche in alter Frische, in alter Zusammenfassung. Vielen Dank nochmal, Julian. Du hast das großartig gemacht. Ja, vielen Dank auch, Jura, Julian. Du hast das auch großartig gemacht. Du warst okay. Wie gesagt, immer wenn du Zeit hast, bist du natürlich ein gerne gesehener Gast. Immer wenn du Zeit hast, musst du an uns denken, wie wir hier im Studio sitzen. Wir sehen uns, wie gesagt, wir sehen uns in einer Woche. Habt eine nice Woche. Keep packing, stay exploring. Pew, pew, pew. Ach, ich mach's jetzt heute einmal. Achtung. No. Nein.